Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. WrestleMania ist vorbei. The Rock ist da gewesen. Er ist lange da gewesen, kann man sagen, in seinem Main-Event-Match. Sehr viel ist im Vorfeld über dieses Match gesprochen worden. Ja, haben wir auch mehrfach gesagt, verblasste auch im Windschatten von The Rock. Nun ist Tag 1 von WrestleMania über die Bühne gegangen und im Fokus stand natürlich auch das Match von The Rock. Wir werden gleich drüber sprechen, wie es den Under- bis Midcard-Matches da ging, vor dieser Konstellation gewissermaßen stehend. Ich finde, man hat es der Crowd durchaus angemerkt, dass alles oder sehr viel auf dieses Main-Event-Match ausgerichtet war. War wohl auch relativ fresh da in der Arena. Da musste man sich erstmal heiße Stimmung sozusagen versuchen hinzubiegen. Und das fiel der Crowd nicht immer ganz leicht. Aber ich bin schon ein bisschen in der Analyse, wo ich ja gar nicht erst reingehen möchte, ohne vorher meinen heutigen Mitstreiter willkommen zu heißen. Er hat, glaube ich, eine ziemlich lange Reise hinter sich. Ich hoffe, er steht die Review durch. Herzlich willkommen erstmals nicht aus Wien, sondern aus dem schönen München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich hoffe, die Qualität ist gut genug und man hört mich gut. Ja, es ist ein neues Kapitel, wie bei WWE, ja, die Renaissance-Ära irgendwie, habe ich gehört. So haben wir eingeläutet und bei mir ist es vielleicht nicht die Wiedergeburt, aber es ist ein neues Kapitel und ich freue mich drauf und bin gespannt, was die Zukunft bietet. Ich bin eigentlich relativ fit. Ich habe mir das live angesehen und bin dann hierher gefahren. Verkehr war ein bisschen mühsam, aber der Kaffee wirkt jetzt und ich bin topfit, motiviert und ganz ehrlich sehr gespannt, was für eine Meinung da rauskommt. Es ist wirklich, ich glaube, sehr spannend zu analysieren. War schon ein interessanter erster Tag und natürlich baut sehr viel auf Tag 2, welcher natürlich heute Nacht stattfindet. Ja, in der Tat, das wird man so sehen können. Es ist eigentlich wirklich ein Build-up gewesen für Tag 2 in vielerlei Hinsicht, jedenfalls in Bezug auf den Main-Event, selbstverständlich. Und ich habe schon gesagt, man muss mal schauen, wie sich die anderen Matches in Bezug auf den Main-Event geschlagen haben. Bevor ich das mit Chris besprechen darf, eine Sache vorab. Wir werden hier und heute, soll auch am Sonntag noch rauskommen, Tag 1 besprechen. Leider Gottes habe ich jetzt Montag wieder alle Hände voll zu tun, arbeitstechnisch spät nach Hause. Das heißt, wir werden Tag 2 wohl erst am Dienstag reviewen, wenn wir das denn schaffen. Und im allerspätesten Fall kommt es dann Donnerstag. Also so oder so werden wir bei der Review von Tag 2 auch schon die Raw-Ausgabe mit drin haben. Das heißt, wir sind dann zwar ein kleines bisschen später dran, was die Aktualität angeht. Dafür frühstücken wir Raw gleich mit ab und werden dann die aktuellen Storyline-Entwicklungen auf den Weg bringend beobachten und auch gleich besprechen. So viel dann zur organisatorischen Geschichte. Und dann würde ich sagen, Chris, gehen wir gleich mal rein in diese sehr, sehr intensiv im Vorfeld von vielerlei Seiten besprochene, insbesondere von den Mainstream-Medien tatsächlich, WrestleMania 40 oder WrestleMania XL. Ja, also wer Bescheid weiß, das geht hier nicht um Rittersport-Schokolade in der Maxi-Version, sondern, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die römische Zahl für 40. Also kann man so und so interpretieren, wie man das eben möchte. XL-mäßig war es tatsächlich, was die Star-Power und so anging. Und bevor es aber losging, lieber Chris, kam tatsächlich, ja, wie gesagt, bevor es überhaupt losging, war ja was ganz Modernes, Innovatives. Wir haben nicht America the Beautiful gehört, sondern die amerikanische Nationalhymne. Das ist etwas, was im Nachhinein dann von Hunter ja auch angesprochen wurde, New Era. Er hat Gott sei Dank nicht viel gesagt, aber das hat er gesagt, dass er das alles liebt und dass jetzt die neue Ära begonnen habe. Ein kleiner Aspekt war tatsächlich, dass die Nationalhymne gesungen wurde und nicht America the Beautiful. Das war auf Vince Mist gewachsen tatsächlich. Er hat gesagt, er hasste die Nationalhymne und wollte lieber America the Beautiful haben, weil er das persönlich besser fand. Also viel, was wir über Vince, also so wird es gemunkelt. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber so wird es zumindest verlautbart über die entsprechenden Medien. Also das ist so ein kleines Detail, was eben ganz gut passte, dass erst die Hymne kam und danach Hunter rauskam. Nicht viel gesagt, wie gesagt, aber eben den Fokus draufgelegt, dass hier doch jetzt die neue Ära begonnen habe. War natürlich sehr nostalgisch, dass Hunter da rauskam zu seinem, ja nicht zu seinem Authority Motorhead Theme, sondern zu seinem ich kämpfe jetzt Theme, The Game. Und da dachte man schon, na, will er es nochmal wissen, aber Gott sei Dank hat er nur diese Promo gehalten. Ja, Chris, wir werden dann gleich Match für Match durchgehen. Mhm. Aber wenn man das jetzt vor Anfang an dich fragen würde, wissend, dass Hunter diese Promo zu Anfang gehalten hat, konnte man hier die neue Ära erkennen? Was meinst du? Ja oder nein? Bei diesem ersten Tag? Jein. Ich würde sagen, man hat schon gewisse Kleinigkeiten entdecken können, die für mich schon eindeutig auch den Merch mit TKO zeigen, also natürlich der große Sponsor mitten im Ring, der auch beim Turnbuckle, glaube ich, den ersten und den dritten Turnbuckle befleckt hat. Es gab auch sehr viele Sponsoren, verschiedene für auch die jeweiligen verschiedenen Matches. Das war für mich eindeutig. Dann ein cooler Aspekt war auch beim Frauenmatch, als die Damen vorgestellt wurden, Champion und Challenger. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Das haben wir beim Royal Rumble gesehen, dass da auch irgendwie die Zeiten angezeigt wurden, wie lange ein Competitor im Match stand. Und da habe ich es schon erkannt, sonst, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also es war natürlich irgendwie auch ein Main Event, den man natürlich sehr perfekt gewählt hat und es hat auch sehr gepasst für das, was offenbar ansteht. Aber ich glaube, irgendwie bei mir zumindest erkannt zu haben, nachdem das jetzt vorbei ist, dass ich mir in manchen Aspekten mehr erwartet habe, so einen noch eindeutigeren Einschnitt. So ist das tatsächlich. Ja, die Triple H-Ära, so wie wir sie kennen, würde ich sagen. Es ist natürlich ein Unterschied da zu Vince. Ein Aspekt, den du auch schon angesprochen hast, da ganz am Anfang. Aber ich persönlich sehe jetzt nicht so den ganz großen Einschnitt, um ehrlich zu sein. Ja, also das sind so die Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Und es ist natürlich ein richtiges, also so eindeutig wie schon lange nicht mehr, dass das hier Sports Entertainment ist. Also da haben sie wirklich in allen Belangen geliefert, sei es Feuerwerk, Grafiken, Inszenierung, Promos, Videos, die Stage, ist natürlich alles tipptopp und blitzblank. Das ist immer wieder bei WWE nochmal man zeigt drauf, für was man sich hier entscheidet und warum das Ganze auch Geld macht, sind wir uns ehrlich. Aber um die Frage zu beantworten, jein, würde ich sagen, mit eher einem Drang zu nicht so wirklich als zu ja. Ich würde tatsächlich auch mit jein antworten, nur mit Tendenz, dass ich meine, tatsächlich die Änderung etwas spürbarer wahrgenommen zu haben. Aber auch nur, weil ich den Vergleich nicht gemacht habe, Hunter Booking vor WrestleMania und Hunter Booking bei WrestleMania, sondern Hunter Booking und Vince Booking. Das habe ich noch verglichen. Mhm. Und ich finde, wenn man WrestleMania Vorjahr mit WrestleMania in diesem Jahr vergleicht, da ist natürlich vieles gleich. Da bin ich auch bei Chris. Das kann man schon sagen, es ist Sports Entertainment. Aber ich meine gerade in den Details, Chris hat auch einige angesprochen. Teilweise habe ich es auch empfunden, ohne dass ich mit dem Finger drauf zeigen könnte. Teilweise fühlte es sich ein bisschen takeoverig an. Also das, was die NXT-Takeovers ausgemacht hat, meine ich hier teilweise wiedergefunden zu haben. Man kann es bezeichnenderweise sogar gerade bei den Matches sehen, die nicht die allergrößte Relevanz gehabt haben. Zum Beispiel das Leiter-Match, da kommen wir noch drauf. Oder das Jade Cargill-Debüt zum Beispiel. Das hätte man alles im Main-Roster unter Vince auch so ähnlich gebuckt, da bin ich mir sicher. Aber es sind ein paar Nuancen, die so ein bisschen mehr auf Hunter, finde ich, deuten. Wobei es, ich habe es eben schon angesprochen, vieles auch eher so ein Gefühl ist, dass ich es nicht konkret benennen kann. Ich möchte es trotzdem versuchen, weil bei den einzelnen Matches sind. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, jetzt angesprochen haben, dass ich diesen Hunter-Booking-Touch ein bisschen stärker wahrgenommen habe als Chris. Ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, wie ich diesen ersten Tag jetzt einordnen soll. Ob ich ihn jetzt super fand, ob ich ihn geht so fand oder ob ich mehr erwartet hätte, ob ich das bekommen habe, was ich erwartet habe, ob es gut oder schlecht war. Ich kann auch da noch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Wenn ich jetzt einen Gesamteindruck geben würde zu WrestleMania Tag 1, würde ich sagen, war nicht schlecht, war gut. War ein guter erster Tag. Und ihr seht schon, wenn ich sage gut, dann war es auch nicht überragend. Also es hat mich tatsächlich nicht komplett umgehauen. Da gibt es auch Gründe für. Aber, und auch das geht so Richtung Takeover. Es war kein wirklicher Letdown dabei. Takeover hat eigentlich immer hohes Niveau gehabt. Das war jetzt hier ähnlich. Wenngleich die Qualität natürlich, auch das muss man sagen, wrestlerisch schon was anderes ist bei den Takeovers von früher. Aber auch die Takeover hatten immer so 1,5 Matches, wo man sagte, okay, war jetzt ganz gut, aber hätte es nicht gebraucht. Und das hat es bei dieser WrestleMania für mich tatsächlich auch 1-2 Mal sehr deutlich gegeben, dass man das hätte nicht unbedingt gebraucht. Aber da kommen wir hin. Also mein erster Eindruck, ja, war ein guter Tag. Chris, wie war deiner? Ich persönlich kann da auch nichts mehr dazu sagen. Ich empfinde es grundsätzlich genauso. Ich habe, es hat sich dadurch bei mir ins Gleichgewicht gewogen, weil ich bei manchen weniger erwartet habe und bei manchen mehr. Und deswegen hat sich das dann ganz gut ausgeglichen. Das Spannende ist, hier gab es fast durchgehend für mich wirklich sehr gutes Wrestling. Aber ich wurde das Gefühl nie los, dass wir über die, also diese Geschichten, über die wir geredet haben, dass der Rocky-Faktor unglaublich nochmal einen Schatten über den ersten Tag gezogen hat. Ja. Und vielleicht, ja. Und zweitens, dass, wie gesagt, ein Beispiel, die Six-Women-Tag-Team-Match, mich hat es einfach nie losgelassen, warum man nicht einfach Cargill gegen Belair gebuckt hat, um ehrlich zu sein, jetzt im Nachhinein, also um vorwegzunehmen. Ich habe jetzt keinen großartigen Schwächen mitbekommen und es war jetzt auch nichts Spezielles, wo ich gesagt habe, ja okay, vielleicht haben sie einen Grund, vielleicht gibt es da irgendwie eine krasse Aktion. Am Ende war es ein normales Weekly-Match, weißt du, das ist halt, ja. Das hat mich nicht losgelassen und ich glaube, diese zwei Dinge haben für mich ein kleines Problem dargestellt für Tag 1, aber und wenn ich dann nüchtern drüber nachdenke, das war wirklich richtig gutes Wrestling. Vor allem die erste Stunde, finde ich, dieser Show ging bei mir richtig gut. Aber dazu kommen wir noch. Deswegen, okay, trifft es wirklich fantastisch, sage ich. Ja, was mir jetzt noch positiv aufgefallen ist, bevor wir wirklich reingehen in die Card, die Art und Weise, wie der Pay-Per-View aufgebaut wurde. Das ist, so musst du es, finde ich, tatsächlich machen. Du hast einen Opener gehabt, das war ein Brett. Dann hast du die typischen Mid-Card-Matches gehabt und dann hast du das Niveau tatsächlich stimmungs- und Qualität- und Storyline-technisch ein bisschen wieder hochgebracht, auch wie du die Match-Geschichte erzählt hast. Das heißt, dass der Co-Main-Event, das war ein Co-Main-Event, so wie man es aufgezogen hat, wie die Fans es gekauft haben. Das heißt, der typische Letdown vor Main-Event, vor dem man sich sehr häufig bei WWE nicht mehr erholt hat oder die Fans sich stimmungstechnisch nicht mehr erholt haben, den gab es diesmal nicht. Das heißt, du hattest eine relativ starke Crowd-Reaktion beim vorletzten Match und bist damit in den Main-Event reingegangen. So baut New Japan seit Jahren ihre Pay-Per-Views auf. NXT wurde ähnlich aufgebaut und das ist jetzt bei WrestleMania auch so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles brandneu ist. Das gab es schon immer wieder mal bei WWE, gerade auch unter Hunter. Aber das ist mir jetzt, wo wir gerade über den groben Eindruck gesprochen haben, nochmal wieder bewusst geworden. Und das ist so wichtig, dass du die Fans vor Main-Event nicht mit irgendeinem typischen Bierhol-Match abspeise. Aber das ist mir nur gerade so eingefallen. Ja, gehen wir rein, Chris. Wir hatten 7 Matches insgesamt auf der Card. Wir wussten im Vorfeld, dass der Opener Rhea Ripley gegen Becky Lynch lauten würde. Genauso ist es auch gekommen. Wir haben uns im Vorfeld da ein starkes Match ausgemalt und es erwartet. Und ich mache es kurz aus meiner Sicht. Wir haben genau das auch bekommen. Becky ging angeschlagen in dieses Match, soll, was nach allem, was man gehört hat, mit relativ hohen Temperaturen fiebertechnisch gerungen haben, wollte sich den Spot aber natürlich nicht nehmen lassen und hat das Match entsprechend geworkt. Ich habe davon nicht viel gesehen, dass sie körperlich angeschlagen war. Gut, sie war auch entsprechend gut angekleistert, aber das gehört sich ja so auf der Bühne. Also Becky hat sehr gut Make-up aufgetragen und Rhea sowieso, macht sie ja immer. Aber ich habe da jetzt keine körperlichen Schwächen oder Botches oder so wahrgenommen bei Becky, überhaupt nicht. Und was mir besonders aufgefallen ist, Beckys Entrance war cool, war super. Fans haben es wohlwollend aufgenommen, aber nicht mehr euphorisch ist mir, also zumindest habe ich das so empfunden, dass die Fans nicht euphorisch waren bei Beckys Entrance. Rhea hatte da die größeren Pops, so wie ich es wahrgenommen habe, und sie hatte vor allen Dingen eine Mega-Entrance, also das mit Live-Musik untermalt, und bei ihrem Entrance war sie für mich ein absoluter Superstar. Also das war, ich habe teilweise mich so ein bisschen an Marilyn Manson so um und bei 2000 erinnert gefühlt, auf seiner Prime, so ähnlich sah Rhea auch aus, so ein bisschen in dieses leicht androgyne, trotzdem natürlich lasziv erotische, trotzdem wieder Psycho-Rocker in Anführungszeichen, und ja, wie Rhea eben ist, also bringt so einen Touch rein, den es im Main-Roster in dieser Form so nicht gibt, aber mittlerweile auf einem Level, das nicht nur etwas anderes ist, sondern sich auf absoluten Superstar-Status eingespielt hat. Und während des Entrances und als das Match dann langsam auch an Fahrt aufnahm, war für mich das Gefühl da, nee, Becky darf hier heute nicht gewinnen. Becky als Champion wäre ein Letdown für alles, was kommt. Die Fans waren hier, wie gesagt, höflich, was Beckys Crowd-Reaction angeht, aber mit leichter Tendenz zu Rhea, die ja eher so eine Tweener-Rolle bis sogar ins Heelige eigentlich reingehend gerade verkörpert. Und Chris hat es auch schon gesagt, Becky ist aus unserer Perspektive ein bisschen, wie er sagt, durchgespielt. Und das wäre ein Run gewesen, bei dem mir auch nicht viel eingefallen wäre, ehrlich gesagt. Zumal Becky schon auch wieder bei der Hype-Video-Vorfeldgeschichte wieder mal dieses blöde The-Man-Ding runtergeleiert hat. Wo ich dachte, Leute, damit könnt ihr keinen erneuten Run irgendwie covern. Das wird nicht reichen. So, und dann habe ich das Match gesehen. Ging insgesamt 17 Minuten und wie gesagt, war stark, war richtig stark. Zuerst fand ich es einfach nur gut, bis fast sogar ein bisschen, naja, also habe ich ja doch ein bisschen mehr erwartet, aber das kriegen die beiden einfach immer hin. Das war bei Becky gegen Bianca vor 2 Jahren so, das war bei Rhea gegen Lotte letztes Jahr so und es war jetzt auch wieder so. Es war von Anfang an von der Qualität her sehr hoch, ohne wirklich uns abzuholen. Aber sie haben es Stück für Stück gepaced und auf einmal war das Level unglaublich hoch, ohne dass du richtig gemerkt hast, wie es dazu kam. Es waren 1-2 besonders spektakuläre Moves dabei und dann warst du in the zone, so würde ich es immer bezeichnen. Mhm. Es gab krasse Spots, es war verdammt gut erzählt, es war stiff, es war unglaublich sauber geworkt und für mich ein absoluter 4-Sterne-Plus-Opener. Vielleicht kann Chris noch ein bisschen gleich bei den einzelnen Moves ergänzen. Ich habe das Ding eben so durchgeguckt und habe gerade, ich schreibe mir da nichts auf irgendwie, lass es immer auf mich wirken. Das war der 4-Sterne-Plus-Opener, den ich erwartet habe. Ich würde hier 4,25 Sterne geben. Meltzer, bin ich mir sicher, wird das auch in dem Lichte sehen. Es war ein Meltzer-Match, finde ich. Hm. Chris, die Tradition der 4-Sterne-Plus-Mädels-Championship-Matches, ich würde sagen, sie ist ins dritte Jahr gegangen. Auf jeden Fall. Die beiden haben mir vielleicht knapp nicht, also ich würde es von diesen dreien, die ich immer anspreche, als in Anführungszeichen Schwächste sehen. Für mich war Rhea gegen Charlotte einfach, boah. Aber das ist halt dann Charlotte bei Mania. Das ist dann etwas Spezielles, was Besonderes. Da packt sie dann alles aus. Und wenn man sich nochmal zu Gedanken führt, ich habe das jetzt auch dann auf dem Weg gelesen, dass Becky wohl angeschlagen war, ist das natürlich umso beeindruckender. Was ich cool finde, genauso habe ich es auch mitbekommen, oder erlebt, die beiden haben sich abgetastet und du hast gemerkt, dass wenn man bei Damen sieht, sofort merkst du da die gewisse Chemie und es ist halt im Moment in den Zeiten, in denen wir Wrestling schauen, natürlich kannst du das Rad nicht immer neu erfinden, aber ich finde, dass die beiden einfach auch die Move sehr gut präsentiert haben, also da habe ich wirklich wenig Abstimmungsschwierigkeiten erlebt und das Coole ist, irgendwann merkst du, okay, bam, jetzt ist es drin. Das ist wahrscheinlich so nach 8, 9, 10 Minuten Und dann kommen auch die ersten Finisher. Ich finde es auch cool, wie sie sich gegenseitig auch die Finisher quasi wie die abgewehrt haben und in den eigenen Move übergegangen ist. Also ziemlich cool. Am Ende muss ich tatsächlich sagen, habe ich noch mit einem weiteren Kickout gerechnet, gleichwohl ich die 17 Minuten so nicht empfunden habe. Also ich hätte am Ende gedacht, okay, das war so eine Viertelstunde, 14 Minuten. Schwierig einzuordnen, wie gut ich es fand an Tag 1, muss ich mir noch anschauen. Aber kann man nichts sagen, Rhea für mich die richtige Siegerin auf jeden Fall. Becky, ja, in der Preview schon angesprochen. Jetzt ist die Frage, was genau hat man vor? Also ich habe jetzt nicht viel darin erkannt am Ende, ob man da jetzt was hineinlesen kann, dass sie jetzt in eine Pause geht oder nicht. Ich persönlich glaube schon, dass es ihr gut tun würde. Er bleibt abzuwarten, oder sie will die Trilogie mit Rhea irgendwie und sich quasi Redemption geben, indem sie dann fit gegen sie bei Backlash in Frankreich antritt oder so. Bleibt abzuwarten, aber um hier zu bleiben, das ist ein solider Opener. Und sie haben nicht enttäuscht. Für mich ist es so glatt 4. Und zeigt mir aber auch nochmal, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden noch mehr können. Ob das an dem Gesundheitszustand jetzt lag, weiß ich nicht. Aber sie haben Zeit bekommen. Und ich muss sagen, Rhea mit den langen Haaren sieht auch wirklich gut aus. Die Entrance war wirklich perfekt. Ich weiß nicht, ob das live gesungen war. Falls ja, Respekt, das hört sich ähnlich an oder fast genauso wie die Entrance von Rhea. Ich glaube, das war live. Er hat das ja auch live. WrestleMania also, die Crowd angesprochen und so. Also das okay. Klang live. Also das muss ich sagen, nicht schlecht. Hab schon viel Schlimmeres gehört. Viel, viel Schlimmeres. Und am Ende unterm Strich ist es eigentlich genau das, was ich mir erwartet habe tatsächlich. Und der Rest danach wäre einfach dann noch ein Bonus gewesen. Aber das ist das, was ich sehen wollte, zumindest. Und das haben sie mir gegeben. Deswegen bleibt jetzt nur abzuwarten, was aus Rhea wird und dieser Regentschaft, ob sie gegen Becky noch weitergeht. Und vor allem interessant wird es um Becky. Ja, also sie hat jetzt wirklich alles durch, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob sie Money in the Bank hat sie, glaube ich, noch nicht gewonnen. Ob das jetzt so quasi noch auf ihrer Liste steht, keine Ahnung. Aber da bin ich dann doch interessiert daran, ob sie nochmal einen Cut probiert und was komplett Neues oder ob wir jetzt eine lange Pause erwarten und sie kommt dann quasi als Becky Lynch, die sie jetzt ist, nochmal zurück. Ja, muss man sehen. Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, bin ich tatsächlich, ich schwank ja zwischen 4 und 4, ein Viertel Stern tatsächlich. Tendenziell bin ich dann jetzt auch eher bei 4, bin mir noch nicht ganz sicher, aber wird da wohl auch eher hingehen. Aus dem einfachen Grund, den du genannt hast, ich glaube, die beiden könnten sogar noch mehr, als sie da gezeigt haben. Das denke ich schon. Also was natürlich hier auch spektakulär war, was sie auch gut gemacht haben, dieses, ich sag mal, Finisher-Festival, ohne dass es ein inflationäres Festival war. Also ja. Das fand ich, haben sie sehr gut gemacht mit dem das Armhör oder mit dem Riptide und auch spektakuläre Geschichten nach außen auf den On the Concrete und solche Sachen. Das war schon gut. Aber ich glaube in der Tat, wie Chris, dass sie noch mehr könnten. Bin auch gespannt, wie du sagtest, was jetzt mit Rhea passieren wird, wie es da jetzt weitergeht. Becky ist, glaube ich, erstmal raus und der Rest, glaube ich, noch nicht drin, also noch nicht so weit, dass sie wirklich Rhea als Gefahr für Rhea dastehen können. Denn Jade Cargill ist bei SmackDown, also das passt erstmal nicht. Man will ja auch den Brand-Split jetzt unter Hunter sehr, sehr ernst nehmen. Hm. Mal gucken, was es heißt. Ich glaube, das ist eher zu glauben, als man es unter der Vince-Ära hätte glauben können. Muss man mal schauen. Auch Tiffany Stratton gehört zum blauen Brand. Da ist dann auch nicht viel. Ja, also lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Ganz kurz ein letztes Wort zu Rhea, weil es ist mir relativ wichtig, das nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Ich bleibe dabei, das wäre unter Vince nicht möglich gewesen, diese Geschichte. Rhea ist seit anderthalb Jahren kontinuierlich aufgestiegen und hat ihr Standing gefestigt und ist jetzt auf absolutem Superstar-Status, was WWE angeht. Und das kann man in den letzten anderthalb Jahren wirklich, es ist wie eine Gerade, die immer weiter aufsteigt sozusagen. Und das hat 100 Pro. Ich will jetzt auch nicht in den Himmel heben, weil es war auch nicht alles Gold, was glänzt hier bei WrestleMania, aber 100 Pro hat das was mit Hunter zu tun. Denn wie Vince Rhea eingesetzt hat, das haben wir gesehen vor 4 Jahren bei Empty Mania. Da hat sie das Titelmatch gehabt gegen Lotte. Sie hat es verloren und wurde danach in die Bedeutungslosigkeit gebuckt. Und dann mit dem Judgment Day, wir haben es 1000 Mal gesagt, hat sie sich selbst aufgefangen, overgebracht. Und dann mit dem Booking Support kann man dann eben als Rhea dastehen, wo man jetzt steht. Das hätten Chris und ich vor 2, 2,5 Jahren so nicht gedacht. Und freut uns dafür umso mehr. Jo, zweites Match. Hier habe ich ein bisschen den Hunter-Einfluss tatsächlich meine empfinden zu können, obwohl es ein klassisches Main Roster Sports Entertainment Leiter-Match war, aber eben für mich dann doch etwas NXT-iger oder Hunter-iger gebuckt. Chris hat im Vorfeld gesagt, es wird das typische Popcorn-Wrestling. Und das ist es gegen Ende auch geworden. Für mich war es zu Anfang leider zu sehr, aber auch nur zu Anfang, hat sich relativ schnell gefangen. Die ersten Minuten fand ich schwierig von diesem Match. Es war für mich ein uninspiriertes, klassisches Leiter-Match. Mhm. Das Ding ging los, alle prügeln sich außerhalb des Rings, soweit so von mir aus, kann man ja machen. Also ich weiß nicht, welches Team das war, die als erstes als Team auch im Ring die Leitern aufgebaut haben. Weiß ich, war es sogar A-Town, war es? Ja, ich glaube Fury und Waller. Ja, ne? Dann war es A-Town Down Under. Haben die Leitern aufgebaut. Und schleichen wie die Schnecken da hoch. Ich weiß, man muss das ja alles irgendwie auf den Punkt bringen und dann muss jeder auch mit dem Timing da sein. Und wenn man einen Tick zu schnell ist, muss man warten, dass die anderen kommen und so. Aber Leute, so könnt ihr ein Leitermatch nicht aufmachen. Ihr könnt es nicht machen, dass zwei die Leitern aufstellen und dann da hochschleichen. Ich meine, wann bin ich denn fit, als noch gerade zu anfangen? Ja, also entweder müsst ihr den Spot anders machen oder er muss besser umgesetzt werden. Aber da dachte ich, meine Güte, ich habe schon genug. Also mir reicht es. Und auch ein, zwei andere Botches und Unachtsamkeiten waren relativ zu Anfang für mich hier feststellbar. Und das ist nicht gut, wenn ein Match so anfängt. Wie gesagt, es war nur die Anfangsphase. Man hat sie dann relativ schnell gefangen und auch coole Spots gebracht. Genau, ich weiß noch was mich tierisch aufgeregt hatte. Als dann irgendwie drei Leitern nebeneinander standen, relativ zu Anfang, und ich weiß nicht wer, erst die linke, dann die rechte Leiter umgekippt hat. Das sah so schlecht gesellt aus, wie die da runtergepurzelt sind. Teilweise sind sie auf dem Boden schon angekommen und haben dann so eine Show-Aufschlag-Aktion noch versucht zu sellen. Da habe ich mich beim Zugucken schon geschämt. Also da war zu Anfang wirklich viel im Unrein. Guckt es euch gerne nochmal an und beurteilt selbst, ob ich hier irgendwie Mist erzähle oder ob ihr es ähnlich seht. Das sah gerade beim zweiten Leiter runter Plumpser ein bisschen zum Fremdschämen aus, was man da gesehen hat und geboten bekommen hat. Aber es wurde dann tatsächlich besser. Warum ich trotzdem nicht so richtig reingekommen bin, und zugleich war es dann auch das, was ich an dem Match dann so unterhaltsam fand, es war eben totales Chaos. Es war ja kein klassisches Tag-Team-Match. Das war auch schon deswegen klar, weil wir insgesamt 6 Team haben, aber nur 4 Ringecken. Also wo sollen die anderen Teams sich denn hinstellen? Also es war klar, es wird ein Battle Royale Tag-Team-Leiter-Match, wenn man es denn so beschreiben will. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Das ist von der Umsetzung so schwer zu machen, weil du hast 12 Leute. Du hast das Ding im Vorfeld ausgelegt, wie es umgesetzt werden soll. Du musst genau wissen, wann deine Spots kommen. Du musst wissen, wie du sitzt. Dann muss das Timing stimmen. Die Leitern müssen richtig stehen. Das ist, so chaotisch das aussah, das ist unglaublich anspruchsvoll, dieses Match hier umzusetzen. Und wenn man es aus der Perspektive sieht und die anstrengenden ersten 4, 5 Minuten wohlwollend bewertet, weil das eben eine schwierige Ausgangssituation ist, dann war das wirklich gut umgesetzt, muss man sagen. Das war im Laufe der Zeit ein immer besser werdendes Leitermatch, auch mit krassen Spots. Yep. Mir besonders in Erinnerung geblieben, der Finisher von Ciampa, gegen wen ging Tyler Bate, glaube ich? Ich weiß nicht genau, ich glaube, es war Tyler Bate, ja. Und ich glaube, Grayson Waller hat den Leiterspot genommen. Das waren für mich die spektakulärsten Spots des ganzen Dings. Und New Catch Republic haben sich den Arsch abgesellt. Ich glaube, die waren überall da, wo es kritisch wurde, muss man sagen. Auch DIY, wenngleich sie mit angezogener Handbremse geworkt haben und das mit Shawn Michaels und Triple H so Geschmackssache war. Was mir übrigens total negativ aufgefallen ist, die Entrance von DIY. Kommen da raus, gut, ich weiß, dass sie Shawn Michaels nachmachen wollten und Triple H, ist ja okay, aber na gut, kann man auch positiv sehen. Ich will das jetzt nicht negativ machen. Aber im Match waren sie da, waren auch ein Faktor, aber haben mit angezogener Handbremse tatsächlich geworkt. Gefühlt, also die Stars, was das Wrestlerische angeht, waren tatsächlich für mich New Catch Republic. Die haben die krassesten Spots genommen, auch A-Town Under fand ich überraschend spektakulär. Und ja, natürlich R-Truth, weil er seine Späßchen da gemacht hat und so weiter. Chris und ich haben im Vorfeld gesagt, wir befürchten, dass Awesome Truth gewinnen werden. Und wir hoffen, dass A-Town Under gewinnen werden. Und es ist eigentlich genauso gekommen. Also ich habe ein bisschen auf New Day gehofft, aber das war eigentlich klar, dass die hier das Rennen nicht machen würden. By the way, verdammt over waren sie trotzdem. Ich glaube, es war von allen Teams das am meisten overige Team, wenn man das denn so sagen darf. Also, wie gesagt, wenn ihr Leiter-Action haben wollt, werdet ihr hier gut bedient. Wenn ihr Awesome Truth mögt, werdet ihr auch gut bedient. Wenn ihr Feinschmecker seid, die ein anspruchsvoll ausgelegtes Leiter-Match sehen wollen, dann seid ihr hiermit auch sehr, sehr gut bedient. Ich fand, es war ein gutes Leitermatch. Und die Kurzweil dieser Leitermatches und die Art, wie man es chaotisch macht und trotzdem professionell, das hat so ein bisschen Takeover-Flair für mich. Deswegen habe ich da diesen Takeover-Touch drin. Wir können gleich noch ein bisschen über die zukünftige Booking-Situation der Champions sehr, sehr gern sprechen. Aber erstmal möchte ich natürlich Chris zu Wort kommen lassen, dann noch ein bisschen über Sterne feilschen, ist ja klar. auch hier bin ich eigentlich sehr happy mit dem Match. Natürlich der Aufbau ist bei mir auch immer so ein Thema, weil es halt etwas an Logik fehlt, aber ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Main-Roster-Ding. Auch dieses Runterplumpsen der Leiter ist für mich irgendwie so ein typisches Main-Roster-Ding. Bei NXT war das immer, da sind sie immer so die Extrameile gegangen, das ist echt interessant. Für mich auffällig war schon, dass man, glaube ich, dieses Mal ein Stück extra krassere Spots nochmal gebracht hat. Also ich erinnere mich nicht mehr, also ist schon lange her jemand, dass da so ein Spot kam mit Ciampa und Tyler Bate, wo man quasi von der höchsten Leiter ganz weit oben so einen Move nimmt. Also ich weiß nicht, entweder ich bilde es mir ein oder es ist echt sehr, sehr lange her, dass man so von ganz oben nackt so einen Spot nimmt. Normalerweise gibt es ja solche Aktionen, aber dann befindet man sich irgendwie auf der mittleren Ebene quasi der Leiter. Aber von ganz oben, das war schon sehr beeindruckend. Auch JD McDonagh, der quasi den Shelton Benjamin macht mit einem Salto vorwärts, das ist diesmal durch den Tisch oder ich glaube den einen, also zwei Tische, einen hat er etwas mehr erwischt. Ist auch unglaublich. Er nimmt die krassen Spots, der Junge, ne? Der ist dafür da. Der ist wirklich, also er hat auch den super RKO genommen da bei der Survivor Series, also der Mann für alles quasi, ja. Deswegen, Popcorn Wrestling hat es auf jeden Fall erfüllt. Interessant fand ich, Truth war ziemlich over, also das war wow, als der die Leiter hochgeklettert ist, da sind die Fans komplett ausgerastet. Auch beim Hot Tag ja schon. Beim Hot Tag, ja, fand ich okay. Für mich hat sich der Witz halt ein bisschen leider abgespült, aber muss man wohl beim Mania bringen, die Fans haben es geliebt, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich konnte mit mir nicht selbst aushandeln, ob ich es gut fand, dass nach 7 Minuten schon die ersten Titel abgehängt wurden. Aber wenn man es irgendwie so von einer sportlichen Ebene nimmt, dann kann das schon mal sein. Unter dem ganzen Chaos-Faktor ergibt sich dann die Möglichkeit, einen dieser Titel runterzuhängen. Ich fand es auch wirklich gut gemacht, um ehrlich zu sein, dass man da jeweils zwei Karabiner vorbereitet hat. Ich dachte eher, man wird so einen dämlichen Spot bringen, wo einer am blauen zieht und der andere am roten. So fand ich das irgendwie cooler, sportlicher. Und ich fand es auch cool, dass dann Teams die Taktik entsprechend dann verändert haben, nachdem man gemerkt hat, okay, man kann quasi die Leiter entsprechend zu einem dieser Titel führen und nicht einfach in der Mitte. Ja. Dann kann man sich auf einen konzentrieren. Und das fand ich gut. Fury und Waller, ganz ehrlich, beide Teams sind etwas random als Sieger. Aber wenn man sich das Feld ansieht, ich glaube, in der Preview haben wir es eh gesagt, ist es vielleicht sogar egal. Und gleichzeitig freue ich mich sehr für Fury und Waller. Das ist vielleicht auch so eine Gelegenheit für Triple H und in dieser neuen Ära, in Anführungszeichen, sich auf diese Tag-Teams zu konzentrieren. Jetzt hast du mit dem SmackDown Tag-Team Champions, also da gehe ich hier schon ein bisschen in die Zukunft, hast du für mich perfekte Champions, um so ein Heel-Tag-Team aufzubauen, die so einfach mit ihrem Selbstvertrauen quälend die Fans quälen und dass man möchte, dass sie besiegt werden. Also, dass man das weiter aufbaut, ähnlich so wie Dominic Mysterio quasi, dass die dann die Matches gewinnen durch irgendwelche Eingriffe. Und dann bei dem Grayson-Waller-Effekt sich irgendwie da äußern und sagen, sie sind die Besten und dies und das. Awesome Truth, ja, war vorhersehbar. Also da hat man diese Welle mitgenommen. Ich persönlich, für mich war sie schon sehr abgeflacht, aber okay, ich hätte es irgendwie Gargano und Ciampa gewünscht. Die haben sich auch ziemlich gut präsentiert. Für mich auch New Catch Republic, die das meiste irgendwie so, also am auffälligsten waren. Sehr unauffällig irgendwie Judgment Day. Sie waren natürlich dann am Ende mit involviert. Und Priest mit dem Koffer zu sehen, ich glaube, das sind alles so Themen, über die man sehr lange sprechen kann, auch über die wir sehr viel gesprochen haben, ja. Er selbst ist in einer ziemlich doofen Situation aufgrund der Champion-Situation, aber sieht natürlich nicht gut aus, wenn Woche für Woche der World Heavyweight Champion verprügelt wird von The Rock und Roman Reigns und du cashst nicht ein, ja. Ist okay, ist natürlich etwas blöd gewählt, aber die Koffersituation in den letzten Jahren war so oder so schon schwach. Aber mir ist vor allem aufgefallen, wow, wie egal es eigentlich war, wer hier der Champion war. Vor allem Judgment Day, dass die als Champions reingegangen sind, war so belanglos und das muss man ändern. Das muss man versuchen zu ändern. Sterne technisch, ist natürlich ein bisschen unfair beim Leitermatch, nicht wahr? Die haben echt alles gegeben. Der Anfang hat gebraucht, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir Spaß gemacht und da war wirklich viel krasse Sachen dabei. Also, ja, knapp unter vier, sage ich, weil Rhea und Becky haben es für mich dann doch irgendwie aufgrund der Singles Wrestling-Stipulation, die natürlich schwieriger ist. Beim Leitermatches hast du halt die super Chance, da für coole Spots zu sorgen. Deswegen bin ich einfach knapp unter 4, aber ich lasse mir 4 einreden, weil am Ende hatte ich einfach Spaß. Es war wirklich viel Krasses dabei. Also man hat gemerkt, die geben hier nochmal mehr und deswegen würde ich mich nicht sträuben, 4 zu geben, bleibe aber im Moment bei meiner Bewertung knapp darunter. Ja, bin ich tatsächlich bei dir. Ich habe auch gerade nach Sternen überlegt und ich würde es ein bisschen auch vom Becky gegen Rhea Match abhängig machen. Wenn ich Becky gegen Rhea 4¼ gebe ich dem Match hier 4. Mhm. Wenn ich Becky gegen Rhea 4 gebe ich dem Match hier 3¾, weil das ein Tick dahinter tatsächlich auch nach meinem Dafürhalten zurückgeblieben ist. Du hast es schon gesagt, es war eigentlich hier völlig egal, wer bei diesem Match als Champion rausgeht, jedenfalls was die Crowd-Reaktion angeht. Kein Team war over, das muss man mal ganz deutlich sagen. Bei den Entrances hat man wirklich gesehen, dass es keine Reaktion gab, Ausnahme New Day, die eben von ihrem 10 Jahre Mainstream-Star-Status, also Mainstream in Anführungszeichen, Star-Status irgendwie darben und zehren und die funktionieren eben auch immer noch, muss man sagen, nach fast 10 Jahren, das ist auch super. Aber A-Town Down Under haben ein paar Buhrufe bekommen, Awesome Truth haben natürlich die Pops bekommen wegen R-Truth, klar, das war auch in Ordnung. Aber da ist ja auch die Frage, inwiefern man das heutzutage noch als relevantes Tag-Team sieht oder eher als nostalgischen Gag, in Anführungszeichen, oder als R-Truth Mania-Moment, als dass man das Ganze hier ganz sicherlich sehen muss. Mehr wird es nicht sein. Das kommt R-Truth bis 52, sieht zwar nicht so aus, aber bist es. Und Chris, jetzt dein WrestleMania-Moment. Ich war zum Beispiel mir auch gar nicht bewusst, dass Awesome Truth nie Champion waren. Ich dachte, die waren schon mal Tag-Team-Champions. Waren sie tatsächlich nicht. Also haben sie jetzt zum ersten Mal da auch Tag-Team-Gold bekommen. Super. Judgment Day. Cold as Ice. Hashtag DIY. Ja. Kaum Reaktion. New Catch Republic. 0-0. Ja, also das ist... Chris hat es sehr schön gesagt, man hat sie so ein bisschen, man hat sich nicht um die Tech-Teams gekümmert, finde ich. Hunter hat da ein Thema, denke ich. Er ist ja auch schon dabei, aber da muss ein bisschen was noch, finde ich, kommen. Und ich finde, man hat auch dann konsequent den richtigen Leuten den Titel gegeben, weil mit Awesome Truth kannst du jetzt noch mal ein bisschen das ein paar Wochen melken und dann werden sie die Titel abgeben und es wird kein groß jucken, weil das ist jetzt kein Team für die Zukunft oder so. Das ist jetzt ein One and Done, hätte ich fast gesagt. Dann ist gut. A-Town Down Under, für mich absolut richtig, dass sie die Titel haben, weil die können jetzt noch weiter ein bisschen mit ihrer arroganten Art da was machen und immer bei irgendwelchen Talkshow-Segmenten sagen, wie toll sie sind und so, dass das passt schon. Ich habe da in den letzten Wochen einige Booking-Unachtsamkeiten wahrgenommen. Trotzdem sind sie für mich das Tag-Team mit dem großen Potenzial. Hashtag DIY brauchen gutes Booking, muss man ganz deutlich sagen. Dann ist da auch mehr drin. Für mich wäre der Titelgewinn für Hashtag DIY hier ein bisschen zum falschen Zeitpunkt gekommen, weil sie mir einfach, genau wie New Catch Republic, einfach zu sehr noch in der Belanglosigkeit hängen. Und dann wäre ein Tag-Team-Title-Run nicht zwingend super. Deswegen kann ich mit den Gürteln da, wo sie jetzt sind, auch booking-technisch ganz gut leben. Ja, mal sehen, was passiert. Ich habe ja in der Preview gesagt, wenn A-Town Down Under die Titel halten, hoffe ich ja auf eine kleine Booking-Renaissance, die Hunter ja auch angekündigt hat. Naja, lassen wir uns überraschen. Ah, die haben super viel Potenzial, die beiden. Ja. Ich hab richtig Lust eigentlich drauf. Ja. Ich hoffe, er kümmert sich um die beiden. Ich auch. Also Grayson Waller, also um den mache ich mir auch solo relativ wenig Sorgen. Theory hat Probleme. Theory, ja. Obwohl er ja körperlich in glänzender Verfassung wieder ist, auch im Vergleich zum Vorjahr noch mal ein bisschen massiger und zugleich auch definierter. Aber gegen Grayson Waller hat er keine Chance, das muss man leider sagen, Skills und Total Package angeht. Ja, und dann kam so eine nicht ganz einfache Phase, will ich es mal bezeichnen. Ich glaube, das meinte Chris auch, die erste Stunde floss gut. Das sind dann die ersten beiden Matches auch, weil zuerst hast du ein bisschen Gelaber gehabt, dann 20 Minuten, dann wieder Gelaber, dann wieder 20 Minuten, so, und dann ist die erste Stunde vorbei. Und dann kam auch für mich eine nicht ganz einfache Phase. Es ging los mit dem Tag-Team-Match zwischen Rey Mysterio und Andrade. Andrade auf dem letzten Drücker noch reingekommen, weil... Dragon Lee, weil Dragon Lee ja auf der Zielgerade bearbeitet wurde und ausgefallen ist. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das von Anfang an so geplant war oder ob Dragon Lee sich wirklich verletzt hat. Müsste ich nochmal verifizieren. Aber unter uns Andrade dann auch vielleicht der richtigere Name, was Storyline oder auch Wrestling-Bekanntheit angeht, wobei Dragon Lee sicherlich nicht der schlechtere Worker ist, das kann man nicht sagen, die sind beide auf verdammt hohem Level. Ja, mit der Latino World Order, sprich Kalito, Cruz del Toro, Joaquin Wilde und natürlich Selena Vega gegen Santos Escobar und Dirty Dominic Mysterio mit Angel, mit Berto, wie er mittlerweile heißt, der verliert ja mittlerweile alles, ja, früher Umberto Carrillo, dann Umberto, jetzt nur noch Berto, Angel Umberto, auch nicht schlecht, und Elektra Lopez, also Legado del Fantasma, 11 Minuten hat es gedauert. Ich muss jetzt mal leider ehrlich sein, ich habe mich dabei ertappt, wie ich nach 3 Minuten in mein Handy geguckt habe und rumgespielt habe. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass sowas bei WrestleMania passiert. Es darf nicht sein, dass sowas... Und das ist eigentlich auch blöd, weil man versucht es ja irgendwie mit denen. Und ich sehe da auch was. Ich sehe da Potenzial bei der Legado del Fantasma. Immer noch sehe ich da was. Auch bei der Entrance, wie dann Angel und Berto links und rechts standen und Elektra Lopez in der Mitte mit der Maske und so. Da ist was. Ich sehe da wirklich was. Das ist nicht verkehrt, aber es ist im Moment noch, man ist irgendwie auf dem richtigen Weg, aber findet das Gaspedal irgendwie nicht. So würde ich es versuchen zu beschreiben. Und es fing spektakulär an und dann war ich aber irgendwie auch nicht mehr so richtig drin. Es gab da natürlich richtig coole Spots teilweise. Aber viel war auch Weekly-Match-Niveau, muss man sagen. Und jeder hat sich gefragt, warum, oder nicht jeder, aber manche, einer wird sich gefragt haben, warum ist dieses Match denn überhaupt auf der Karte? Na gut, wir haben die Antwort bekommen. Weil wir von den Philadelphia Eagles zwei Offensive Linemen irgendwie in das Match eingebaut bekommen haben. Gott, ich kriege das gar nicht ausgesprochen. Jason Kelce oder so und Lane Johnson. Also lacht mich gerne aus. Ich gucke keinen Football, habe die Namen vorher noch nie gehört. Ich klicke mal kurz drauf, ob bei Wikipedia irgendwie eine Kelce ausgesprochen. Also so falsch war ich ja gar nicht. Ich sehe gerade mal, der ist 36, ja, sah auch ein bisschen Luke Harper-mäßig teilweise aus, was so die Bart-Dings angeht. Ja, die griffen dann ein, natürlich völlig illegal, aber who cares, ja, was soll's. Die Fans fanden es dann ganz gut. Ich dachte, wer ist denn das? Also, ich das auch. Es kann ja der Winzer nicht sein, sah zuerst so ein bisschen so aus. Es konnten auch nicht unsere Authors of Pain sein, obwohl es körperlich in die Richtung geht. Was soll denn das jetzt? Und dann, okay, dann wird es ja irgendwie jetzt, im Zweifel sind es Footballer. Und das waren es dann ja auch. Die Fans fanden es gut. Gab sogar einen ziemlich spürbaren Pop. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum das mit auf der Card war, um den lokalen Hometown-Football-Heroes dann den WrestleMania-Moment zu geben. Ich habe mit solchen Sachen immer so ein paar Probleme, aber das muss offensichtlich wohl sein. Ich auch. Schade, wie gesagt, für alle Beteiligten, muss man sagen. Dominik struggelt gerade, auch was Fan-Reaktion angeht. Oh ja. It had peaked, hätte ich fast gesagt. Also es sieht so aus, als ob Dominik so ein bisschen drüber gerade ist. Und das hat man hier, finde ich, in vielerlei Hinsicht gesehen. Und es ist immer so eine Sache, wenn du bei einem WrestleMania-Match deine Worker als, ja, Jobber für Football-Celebrities machst. War für mich ein Letdown. Sorry, Chris. Ja, in dieser Phase begann es schwierige. Also ich habe das, ich habe die Mania live gesehen und da habe ich sehr gestruggelt. Jetzt möchte ich das nicht nur auf die Superstars schieben, sondern natürlich war es zu dem Zeitpunkt auch schon sehr relativ spät. Aber ich bin grundsätzlich, wenn ich mich mal entscheide, live zu schauen, immer top fit und dann passt das auch. Aber hier, Stichwort der Aufbau, fehlender Aufbau. Wenn so etwas so random auf die Card klatscht, dann ist das immer sehr schwierig, auch wenn du eh schon, du bist ja gehypt, weil WrestleMania und du weißt, okay, da wird es immer besondere Sachen geben, aber das hier hat mir echt, da hat alles gefehlt und ich habe dir jetzt gelauscht und es ist wirklich schade, weil Legado del Fantasma ist für mich so eine Gruppierung, so ein Stable. Wenn man sich da etwas Mühe gibt, könnte man versuchen, durch irgendwelche Besonderheiten etwas daraus zu machen, weil du hast wirklich sehr talentierte und für mich vor allem charismatische Superstars. Also Santos Escobar, ich finde den ja noch immer sehr, sehr gut. Auch Elektra Lopez als Valet, das ist wirklich sehr, sehr stark. Angel Umberto, Elektra ist Gold, also finde ich ja, auch absolutes Gold. Die ist super, ja. Also Ich weiß nicht, dass man da nicht versucht, irgendwie jetzt, ich möchte nicht immer Breaking Bad nehmen, so eine Abklatsche, aber dass man Backstage nicht irgendwie so, wie war denn das mit der APA? Die hatten ja auch irgendwie so einen Pokerraum, wo einfach nur eine Tür da stand, das war so ein kleiner Gag. Aber irgendwie sowas Ähnliches, so ein Wiedererkennungsfaktor, wo man sie Woche für Woche irgendwie cool dastehen lässt und vielleicht können dann Superstars zu ihnen hingehen und sagen, ja, pass auf, ich finde den nicht so gut, könnt ihr euch um den kümmern, also dass man die so anheuern kann. So ist das halt irgendwie so schade, dass man sieht, dieses Match verlieren lässt. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, es ist eigentlich eh egal, aber da drin befindet sich ja der Virus und der Fehler. Denn ich kann mir nicht wirklich erklären, warum jetzt Rey und Andrade den Sieg brauchen. Gut, Andrade, Neuling, ja, aber man hat mit dem eh nichts vor. Das wissen wir alle, dass da nicht mehr kommen wird. Chris, der Sieg ist völlig egal. Es ging nur um den Feelgood-Moment, ne? Hat man auch gar nicht versucht, es zu kaschieren? Ja, nee, man hat das wirklich überhaupt nicht. Ich habe am Anfang geglaubt, hey, okay, vielleicht kommt da jetzt irgendwie cool ein, so für Rey irgendwelche Bodyguards oder irgendwie sowas. Ich dachte, es ist Storyline und dann habe ich gesehen, ja, irgendwelche Leute. Ich möchte ich möchte da nicht immer so unfair sein, weil egal, welche Leute da bei Monday Night Raw, Friday Night SmackDown oder bei den PLEs aufkreuzen, ich kenne die alle nicht. Ich schaue kein Baseball, ich schaue kein Basketball, ich schaue kein American Football. Ich werde die alle nicht kennen. Aber ich, wie du schon gesagt hast, ich habe irgendwie ein Thema damit. Ich hasse das eigentlich. Also es ist für mich ein Punktabzug für ein Match, das sowieso nicht viel Punkte bekommen wird. Gleichwohl, ich schon gutes Wrestling drin erkannt habe. Die haben sich Mühe gegeben und das sind ja super talentierte Superstars, aber die haben unter vielen gelitten. Da war schon ein bisschen Show drüber, mitten in der Card. Du hast keinen Aufbau, das Wetter stimmt nicht ganz. Ich glaube, du hast auch ein bisschen auf Dominik gebaut und da mache ich mir Sorgen, denn wenig überraschend, man baut halt nicht drauf auf. Man hat sich das angesehen und gedacht, naja, immer wenn man ihm das Mikro zum Mund hält, buhen die Leute, das wird schon so passen. Abnutzung. Irgendwann kommt die Abnutzung und ich weiß nicht, dieser North American Championship ist jetzt natürlich in einer Fehde bei NXT eh ganz gut ausgefochten worden. Aber ich fand das gar nicht so schlecht, dass Dominik den hat und einfach immer wieder durch unfaire Mittel gewinnt und weiter auf seinem Heat aufbaut. Das ist schade, dass man dieses Experiment sehr früh aufgegeben hat. Deswegen muss man bei ihm schauen. Also große Abnutzungsgefahr. Und unterm Strich, ja, 11 Minuten, es war nicht das Schlimmste auf der Karte. Das Schlimmste, das kommt danach. Aber schade. Wenn man jetzt für diese Footballer waren das? Ja, Footballer. Wenn man das für die gemacht hat, weißt du was, okay. Aber das tut vor allem der Legado del Fantasma brutal weh, weil man wird zum Clown gemacht, man verliert bei WrestleMania und ja, daraus rauszukommen, ich meine, die können Wort mit Final Testament sprechen. Ich möchte nicht so weit gehen wie bei Damage Control, denn dort ärgert es mich eigentlich am meisten. Aber auch hier muss ich sagen, vor allem Santos Escobar und Elektra Lopez, ich glaube, dass man sich da um einen Superheel bringt gerade. Einen richtig guten Breaking Bad Superheel. Und man merkt ja bei Bloodline, dass WWE in der Lage ist, sowas zu machen. Aber Triple H im Moment will es nicht, ob es vielleicht an der Statur liegt. Ich greife jetzt nach vielen Strohhalmen. Was ich ausdrücken will, ähnlich wie beim Leitermatch, was wir gesagt haben, A-Town Down Under, hast du hier so ein bisschen ein anderes Äquivalent, so cooleres Tag-Team, Stable, was man ein bisschen in den Sand setzt durch, ja, zwei Promis in der E-Kategorie. Also kann man, glaube ich, besser lösen. Ganz kurz noch dazu, ich gebe aber die Legado del Fantasma noch nicht auf, immer noch nicht, weil bei WrestleMania muss immer irgendeiner diesen Spot kriegen. Das ist, glaube ich, nicht ein Spot für die Celebrities, es ist ein Spot für die Hometown-Crowd. So muss man es dann, glaube ich, auch abbuchen. Ein Problem habe ich damit trotzdem genauso wie du. Aber du hast ja gesagt, wie könnte man die Legado del Fantasma denn anders inszenieren? Ich hätte überhaupt gar kein Problem, dieses eine Segment, wo sie da essen waren und mit dem Wein da so angestoßen haben und so, dass das ihr Clubhouse sein könnte, in Anführungszeichen. Ja. Da kommen da eben die Leute und so weiter. Und warum, also was wirklich so weh tat bei diesem Mania Entrance, weil sie bei der Entrance so ein bisschen noch darauf auch angespielt und aufgebaut haben. Sie kamen ja rein und sagten irgendwie La Familia oder so irgendwie sowas, haben sie da bei der Entrance gesagt. Und da dachte ich, ja, geil, wenn da jetzt nur ein bisschen Storyline hinter wäre, dann würde ich was fühlen. Dann würde ich aufbauend auf dieses Segment da, wo sie dann essen war, mit Wein angestoßen, wenn da irgendein Follow-up gekommen wäre und sie nicht gleich im nächsten Match drauf verloren hätten, was unmittelbar an dieses Segment übrigens damals anschloss. Dann würde ich hier was sehen. Dann würde ich sehen, dass sie auf dem Weg sind. Dann würde ich sehen, dass man Nachhaltigkeit hat und etwas, wo man seine Zähne reinbeißen kann, wie die Amerikaner so schön sagen. Und das habe ich hier nicht gesehen. Das tat deswegen so doppelt weh, weil sie so eine blöde Phrase dreschen mussten bei ihrer Entrance und man, oder ich zumindest, fühlen konnte, dass da ein Fundament gewesen wäre und auch immer noch ist. Für mich ist dieses Stable das erste Mal, weit über 10 Jahren, wo ich jetzt genau gucke, wo man aus was Max seit Alberto Del Rio, bei dem es auch nicht hundertprozentig geklappt hat, by the way, wo man hier aus dem mexikanischen Raum wirklich was machen kann, was fahren könnte. Ob Dominik dabei sein muss oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass Rhea ohne Dominik im Moment besser klarkommt als Dominik ohne Rhea. Das war eine Zeit lang mal anders. Eine Zeit lang wirkte es so, dass Dominik der Star ist, den Rhea gemacht hat. Und nun kann Rhea auch gehen, weil Dominik over ist. Derzeit geht es radikal in die andere Richtung, dass Rhea ein absoluter Superstar ist und Dominik immer mehr zum One-Trick-Pony verkommt. Und das ist schwierig. Und deswegen, du könntest auch Dominik bei der Legado einen guten Spot geben. Aber zu sagen, Dominik zieht hier, der geht zu Legado, damit ist die over, sorry, das ist zu billig gedacht. Das funktioniert nicht. Und das haben wir hier bei Mania auch gesehen. Potenzial ist nach wie vor da. Was hier mit der LWO passiert, keine Ahnung. Scheint auch da keinen zu interessieren irgendwie. Also und Andrade ist ja da, wo er immer war bei WWE. Er ist irgendwie mittendrin, aber nicht wirklich dabei. Nächstes Match. Jey Uso gegen Jimmy Uso. Absoluter Letdown. Also, das war... Was für eine Frechheit. Das war gar nichts. Also, ich weiß nicht, was das hier sollte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand angeschlagen war. Ich weiß nicht, ob es andere Hintergedanken war. Aber dieses Match war eine absolute Enttäuschung. Keiner war da drin, bis auf die Fans bei der Entrance. Und by the way, sie waren nicht wegen Lil Wayne drin, den man eher so mit Höflichkeitsapplaus beim 42-jährigen Menschen, ja, ich glaube 41 ist er, begutachtet. Obwohl, ich habe mal seine Discography gecheckt. Meine Fresse, der verkauft ja millionenfach. Ist ja unglaublich, wie der verkauft. Aber der bekam, sag ich mal, Höflichkeitsapplaus. Also, da hat Jey Uso doch ein bisschen deutlich mehr Pops bekommen, als dann er reingejietet ist und mit den Fans gespielt hat. Ich habe auch nicht gepeilt, warum man Jimmy danach reingelassen hat. Völlig bescheuert. Also Jimmy muss als erster rein und dann musst du Jey als zweiten reinschicken, damit er die Crowd heiß kriegt. Die ist bei Jimmy gleich wieder runtergekommen und by the way, das Match war nicht dazu da, irgendwie die Crowd wieder heiß zu kriegen. Es war kein Bruderhass zu spüren oder dass sie sich jetzt irgendwie es wirklich geben wollen, bis auf die erste Opening Attack sozusagen von Jey, der Jimmy gleich angesprungen ist. Vielleicht war das der Grund, warum Jey zuerst rein musste. Wenn man da irgendwie einen großen Heat mitmachen wollte, war der seit der Ringglocke wieder verpufft, denn da ist auch nicht viel hängen geblieben nach dieser ersten Springaktion, will ich sie mal bezeichnen, wo Jey Jimmy von außen angegriffen hatte, gleich aus dem Ring heraus. Und dann dümpelte das Ding vor sich hin. Ich habe auch nach 4-5 Minuten angefangen, wieder auf mein Handy zu schauen, weil mich nichts interessiert hat. Es gab ein paar Superkicks hin und her, kein Matchfluss. Irgendwann fängt Jimmy an zu betteln, bitte, bitte nicht. Ich dachte, nein, tut es nicht. So, es kam, wie man natürlich kommen musste, es war alles nur ein hinterhältiger Fallversuch, eine Falle, die Jimmy gesetzt hatte. Das konnte Jey trotzdem relativ frisch, relativ schnell kontern. Und dann war nach 11:05 Schluss. Erbärmliche Kommentatorenleistung. Ja, Rikishi sagt, er ist sehr stolz auf seine beiden Söhne, aber dieser Twist reißt die Familie auseinander. Ich sage mal, Leute, schämt ihr euch nicht, so einen Schrott da zu verzapfen und er? Das riecht ja nach Vince McMahon alle Nase lang. Auf jeden Fall. Also das war eine absolute Enttäuschung. Wie der Aufbau eine Enttäuschung war, war auch das Match eine Enttäuschung. Wo es jetzt hingeht, weiß kein Mensch. Auch nach dem Match ist nichts passiert. Absolutes Lowlight. Für mich ist das hier eigentlich eine Frechheit gewesen. Also ganz ehrlich, wenn ich da die Karte gekauft habe für Tag 1, und ich weiß, man geht da jetzt nicht hin für Jey gegen Jimmy, sondern wegen der Bloodline-Geschichte, vor allem wegen Dwayne The Rock Johnson. Aber ich habe ja irgendwie auch angedeutet in den Vorwochen, dass das mich schon interessieren würde. Und ich gebe auch zu, dass man das nicht gut gemacht hat. Also das ist auch kein Geheimnis. Jeder von uns weiß, dass es an unlogischen Geschichten da auch nur stinkt. Aber man hat trotzdem eine Vergangenheit durch die Bloodline, die man mitziehen kann. Man hat ein super Tag-Team, klar. Einzelwrestler-Geschichten sind immer so ein Thema, aber das sind Techniker, die haben Stiffness drin, das ist alles in Ordnung. Und ich habe zugegeben auch ein Superkick-Festival prognostiziert. Ein bisschen mit Witz, aber ich habe mir sowas erwartet. Aber wow, Unstimmigkeit, Nervosität und nur Superkicks, das ist zu wenig für WrestleMania, für Bruder gegen Bruder, für ja schon eine Situation, wo man bei WWE meiner Meinung nach uns verkauft hat, okay Leute, jetzt ist nicht Pipi-Pause, jetzt ist nicht Handy-Pause, das ist ein großes Match, das muss man sich ansehen. Und das hier zu liefern, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir beide über Sterne hier überhaupt reden sollten, weil im Moment ist das noch sehr frisch, die Wunde bei mir. Ich möchte auch nicht negativ sein und ich finde ja, vor allem bei Jay hat man eigentlich gute Ansätze gehabt am Anfang. Jimmy hat man einfach immer als Clown dargestellt. Auch dieses Anbetteln, also da wollte ich abdrehen und schlafen gehen, genau da. Ich weiß nicht, unglaubliche Frechheit. Ich weiß nicht, ob sie nervös waren, weil sie dann irgendwie liefern mussten. Es war das erste Einzelmatch, aber ich weiß nicht, ob du das angesprochen hast oder das Klischee, dass Tag-Teams nicht getrennt werden sollten, hat hier absolut gewirkt. Und um ehrlich zu sein, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das so in die Hose gegangen ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Einzigen sind, aber ich spreche hier ganz ehrlich von, also ich bin nett und gebe 2 Sterne aufgrund von sauber sitzenden Superkicks, aber die Inflationsrate ist furchtbar und die Randomness, dass es dann zu Ende war und das 11 Minuten und du hast gesagt, Bruderhass, überhaupt nicht zu spüren, das war eher so, ja, du, pass auf, wenn wir fertig sind, können wir wieder ein Tag-Team sein. Das war enttäuschend, aber für mich eine Frechheit und ich bin hier geschenkt noch, ich schenke ihm den Stern. 2 Sterne, aber eigentlich ist es 1 Stern und ich glaube nicht, dass ich zu negativ hier bin. Brutale Frechheit, dieses Match. Ja, also ich bin auch nicht, also 2 kann man nicht geben, wenn man Frechheit sagt, da muss man unter 2 gehen. Ich bin bei 1 3/4, weil das war einfach nicht gut. Also das, ich bin das, sehr auf Meltzer gespannt, sehr. Ja, ich auch. Ich traue dem hier zwischen 3 und 1 traue ich ihm eine Menge zu. Also unter 1 wird er nicht gehen. Das, so schlimm war es dann auch nicht, ne? Aber nee, so schlimm nicht, aber irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob du recht hast und jemand verletzt war oder ihnen wurde brutal die Zeit gekürzt, aber ja, sie wirken, das habe ich gesagt, die wirken völlig unsicher. Also die wussten gar nicht, was sie da sollen. Also als ob man ihnen gesagt hat, so pass mal auf, eure großen Cousins kommen, also schön den Ball mal flach halten hier. Ja, was heißt denn das? Ja, ihr werdet euch schon was ausdenken. Ja, schönen Dank. Dann würde ich genauso im Ring stehen wie die beiden und da irgendwie mache ich mal lieber ein paar Superkicks, der bloß nichts falsch. Aber das klingt doch echt nach Vince. Also so bockt doch Hunter eigentlich nicht. Also sehr irritierend hier. Vielleicht gibt es noch in den nächsten Stunden, Tagen noch Aufklärung. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eben, dass beide Tag-Team-Worker sind. Das mag ein Faktor tatsächlich sein. Denn Jay gegen Roman hat bärenstarke Singles-Matches gehabt vor 4 Jahren oder 3,5. Aber da hast du eben mit Roman auch einen Singles-Worker gehabt. Das muss man dazu auch sagen. Aber hier sind beide Tag-Team-Worker. Haben auch nicht wirklich, also Jimmy zumindest, kaum Matchpraxis. Ja, der ist ja Anhängsel von Roman. Wo soll es denn herkommen letzten Endes? Das heißt, du hättest die rausziehen müssen und lange dieses Match einstudieren müssen. Und das machst du aber nicht mit einem Match, das kein Uppercard-Match ist. Also vielleicht waren sie von Anfang an auf verlorenem Posten einfach. Es ist ja auch sehr, sehr kurzfristig nach unserer Wahrnehmung auf die Card überhaupt noch raufgekommen. Also es wirkt ja wie das verlorene Match, das man, oder vergessene Match, das man vor einem halben Jahr mindestens, vielleicht sogar 1 Jahr hätte bringen müssen und es dann irgendwie nicht gebracht hat. Und dann fiel einem kurz vor Mania ein, wir machen es jetzt mal doch, los, rettet mal die Kartoffeln aus dem Feuer. Ja, wie denn? Wir können ja gar nicht üben. Ja, versucht's mal. Ja, danke. Ja, dann muss sowas natürlich dabei rauskommen. Also wir müssen mal abwarten, was da rauskommt. Auf jeden Fall wirkte hier, also Unsicherheit war Pate bei diesem Match. ist das Match. Ich grübel immer noch, was ich davon halten soll. Vom Six-Woman-Tag-Team-Match. Ich finde dafür genauso viel Gutes wie Schlechtes. Wenn ich es aber tendenziell bewerten müsste, ob gut oder schlecht, würde ich im Endeffekt ziemlich sicher sagen, eher gut. Ich möchte gleich sagen, warum. Versuch kurz nochmal für alle, die es nicht geguckt haben, zusammenzufassen, worum es da ging. Man kann es so sagen, es ging für mich nur darum, Jade Cargill zu inszenieren. Mehr ja. war es nicht. Das ist schlecht für alle anderen, die in diesem Match waren. Und zwar wirklich für alle. Für fünf Leute war dieses Match schlecht. Für eine war es gut, nämlich für Jade Cargill. Sorry, da stimmte alles. Wirklich alles bei Jade Cargill. Sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu. Falls Bianca Belair wirklich glauben sollte, und so wirkte das Intro, war ja sehr auf Bianca fokussiert. Falls Bianca Belair wirklich glauben sollte, sie würde mit Jade Cargill, was Charisma angeht, auf einer Stufe stehen, dann wird es hier noch übel werden. Nicht annähernd. Nicht annähernd. Das wurde hier auch deutlich. Ich weiß nicht, ob was WWE da will, ob Bianca da das so wahrnimmt, wie ich es gerade gesagt habe. Aber im Hype-Video war alles auf Bianca ausgerichtet. Bei der Entrance war alles auf Bianca ausgerichtet. Sie hat den Theme-Song bekommen, die meiste Zeit und so weiter. Sie ist ja auch in Anführungszeichen der größere Star, was WWE-Geschichte und Standing angeht. Aber seien wir doch mal bitte ehrlich. Bei Jade Cargill, was Inszenierung angeht, was Charisma angeht, was alles angeht, die muss nur mit dem Finger schnippen und Bianca Belair kann weggehen. Ich übertreibe jetzt, ist mir auch bewusst. Wobei ich jetzt, wo ich das sage, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich übertreibe. Denn ich glaube auch mittlerweile greifen zu können, was Jade Cargill ausmacht. Es ist nicht, dass sie unglaublich gut aussieht. Es ist nicht, dass sie einen unglaublich guten Körper hat. Es ist nicht, dass sie unglaublich athletisch ist. Es ist tatsächlich ihr Gesicht, ihr Gesichtsausdruck. Das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist Superstar und nettes Mädel von nebenan. Das glaubt man gar nicht, diese Mischung. Es wirkt irgendwie nicht künstlich bei ihr, obwohl es das vielleicht ist, keine Ahnung. Aber wenn sie lächelt, wenn sie guckt, sie hat so das, den It-Faktor, hätte ich beinahe gesagt, wo es Klick macht. Und das, obwohl sie unverschämt gut aussieht, wenn man das jetzt so chauvinistisch sagen darf. Aber wir sind ja bei WWE, bei den Mädels, da ist ja immer auch, das Good-Looking ist ja nun mal ein Faktor. Ist ja nun mal so. So viel dazu. Also Jade Cargill hat, also was das angeht, die Inszenierung von Jade Cargill, 10 out of 10. Kannst du nicht besser machen. So, und jetzt zu den negativen Sachen. Bianca Belair und Naomi haben gute Miene zum verlorenen Spiel gemacht. Sie haben ja auch dann die Gruppenumarmung gemacht, die ich irgendwo ansiedeln würde zwischen Damage Control mit Bayley und John Cena und LA Knight. Und LA Knight. Irgendwo dazwischen. Also sie sind da so, also keine totale Antipathie, aber auch nicht echte Freundschaft. Naomi kaufe ich das ab. Ich glaube, die ist happy mit sich und der Welt. Die weiß, ihr Standing einzuschätzen und ist froh, bei Mania zu sein. Weiß, dass Jade Cargill ein Faktor ist. Bei Bianca weiß ich es noch nicht. Und Jade Cargill kenne ich noch nicht. Ich kenne ja gar keinen, aber habe ich noch nicht so oft on air gesehen. Muss man mal sehen. Damage Control tat mir hier fast schon leid, muss man sagen. Denn was hier wieder auch deutlich wurde, Dakota Kai ist überragend bei der Entrance, ja. Im Match. Unglaubliche Präsenz, überragend stark. Danke, ja. Kairi Sane, mega. Also on top of her game, würde ich fast sagen. Was auch ihr Elbow-Drop nach außen und so, das ist schon mega. Und Asuka bei den Kabuki Warriors ist schon gut aufgehoben und so weiter. Trotzdem nur Staffage hier, ist in Ordnung, muss dann wohl auch bei WrestleMania so sein. Ich glaube nach wie vor, dass Damage Control safe sind, bis auf Weiteres. Weil auch Dakota Kai hat sich sehr gut akklimatisiert, dass Bayley jetzt weg ist. Es ist nicht mehr Damage Control, so wie wir es kennen. Es ist was ganz anderes mittlerweile. Es hat die Magie verloren, ist nur noch ein starkes Stable. Aber Dakota Kai nach wie vor überragend. Das habe ich hier ganz bewusst drauf geachtet. Kairi Sane und Asuka machen ihr Ding, waren hier nur Staffage. So. Ich liebe die Mimik von Dakota. Ja, ich liebe es. Ist überragend. Bin ich vollkommen bei dir. Ich habe da jetzt ganz bewusst drauf geachtet. Mega. Also ich sehe sie auch, wie gesagt, bei Damage Control als safe an. Damage Control wird es noch ein bisschen weiter geben. Muss es auch einfach. Das Match hätte nicht länger sein dürfen. Es hätte auch kürzer sein können von mir aus, ehrlich gesagt. Weil es hier wirklich um nichts ging. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe ja vor dem Match gesagt, ich glaube, dass Damage Control hier gewinnen könnten. Als ich die Entrance gesehen habe, war klar, nein. Also ich habe Jade Carr gesehen und wusste, nein, die muss heute gewinnen. Sie muss heute scheinen. Sie muss alle überstrahlen. Und das war so. Sorry, Leute, wer hier nicht erkennt, dass Jade Cargill absoluter Superstar ist und wenn sie es wrestlerisch einigermaßen rüberbringen wird, und das wird sie wohl schon schaffen, ist das für mich hier absolutes Superstar-Potenzial. Und wenn du einen Superstar bei WrestleMania inszenieren möchtest und er nach Auffassung der Booker noch nicht so weit ist, dann musst du es genauso machen. Denn viel hat sie nicht gemacht. Was sie gemacht hat, war Knorke, war ja auch überschaubar. Und meine Güte, she's made. Ja, also, du hast gemeint, von der Inszenierung kann man es nicht besser machen. Ich stimme dir zu, nur ganz ehrlich, ich hätte ihr die meiste Zeit bei der Entrance gegeben. Ich fand es ein bisschen blöd, dass es gekappt wurde. Sie sind ja quasi alle gemeinsam dann schon dort gestanden und dann reingegangen. Das war vielleicht Zeitmangel. Aber ganz ehrlich, bei Jade hätte ich mir eine Entrance gewünscht. Interessant fand ich es tatsächlich aber, dass man bei Bianca tatsächlich so den Team-Captain ausmachen konnte. Die WWE hat uns das auch deutlich präsentiert, nur wow. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir übertreiben, aber wenn ich sage, bei Jade Cargill, WWE wird mit ihr absurd viel Geld machen. Sie erinnert mich ein bisschen an Roman Reigns beim Shield. Ja. Man hat ihn ja damals auch dadurch geschützt und war sich nicht sicher mit Wrestling und Promos. Und ich erinnere mich, Shield hatte ja quasi bei WrestleMania 29, so ein Six-Man-Tag, glaube ich, und bei 30 oder so, keine Ahnung. Nee, bei 30 hatten Shield ein Six-Man-Tag, wo sie gegen Kane und die Outlaws in 5 Sekunden gewonnen haben. Genau. Und ich habe mir so gedacht, okay, ja, vielleicht ist es ähnlich anzusiedeln. Natürlich Shield, ich möchte jetzt Shield nicht mit dem random Tag-Team hier vergleichen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dann den Roman Reigns Weg geht und Cargill vielleicht schon nächstes Jahr in den Tag 1 Main-Event steckt und in ein Titelmatch und dann ja, darauf wieder. Sie kann in die Roman Reigns-Lage kommen. Es ist diese Geschichte, über die wir immer sprechen. Charisma. Du kannst es nicht lernen. Du hast es einfach. Und manche haben es mehr, manche weniger. Bei ihr, es ist halt irgendwie, vielleicht ist es unterbewusst, vielleicht ist es irgendwie etwas, was man schwer erklären kann, aber wie sie sich gibt, ist absurd. Also ich kann nicht kein anderes Wort finden. Ich sehe Superstar und ich habe Lust, einfach mehr von ihr zu sehen im Ring. Ja, ich will sie im Titelmatch sehen. Was ich der WWE dazu sagen muss, positiv, das hat von der Inszenierung beim Rumble super funktioniert. Dann in den Shows vielleicht ein bisschen zu wenig, aber eigentlich auch cool, wie sie mit Nick Aldis da verhandelt und dass die Verhandlungen nicht irgendwie easy sind, sondern sie wird natürlich ein paar Sachen wollen und Aldis wird um sie kämpfen und dann zeigt sie sich in Stardom mit Charlotte und dann kommt sie rein mit einer Limousine und du weißt, okay, wir haben es hier mit einem absoluten Superstar zu tun und du denkst dir einfach nur, boah, habe ich Bock auf Cargill gegen Bel Air, Cargill gegen Charlotte, Cargill gegen Bailey, gegen Lynch, Ripley und so weiter und so fort. Und da hat man etwas jetzt an Land gezogen, das ist natürlich unglaublich. Und ich spreche absichtlich nicht viel über das Match, weil es mir einfach wehtut, wegen Dakota vor allem. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, es ist auch bei ihr, dass dieses Spielchen mit der Musik und wie sie ihren Signature-Move hat und das Selling, meine Güte, sellt die gut, das ist echt. Aber Ja, sie ist halt nicht der typische WWE-Superstar. Es ist leider so, sie ist wohl ziemlich sicher perfekt bei All Elite Wrestling aufgehoben tatsächlich. Sie ist nun hier und ich hoffe, du behältst recht und sie befindet sich nicht auf der Abschlussliste irgendwann. Ich denke, du wirst recht haben, die sind jetzt einfach ein Stable, ist auch in Ordnung, so ähnlich wie es halt Latino World Order sind. Die sind halt da, die werden ziemlich oft verlieren, hin und wieder kriegen sie einen Sieg, Meister nicht, was sehr schade ist natürlich. Wir haben genug drüber geredet, deswegen werde ich das auch nicht weiter wiederholen. Deswegen auch hier vertane Möglichkeit, ich habe es am Anfang angesprochen, gib uns bitte doch einfach Cargill gegen Belair, inszenier den Heel-Turn von Belair und wir haben ein bisschen mehr von dieser Card und von Tag 1. Vor allem diese 8 Minuten, das hätte ja perfekt gereicht. Ganz ehrlich, ich brauche kein 20-Minuten-Match zwischen Belair und Cargill. Gib mir ein Showcase. So Lesnar gegen Omos. Es reicht mir. Aber hier hat man eben das Six-Man-Tag gegeben. Es freut mich natürlich, mehr Damen kriegen ihr Mania-Auftritt. Naomi für mich, puha. Denke, du wirst recht haben und sie ist happy. Falls sie unglücklich ist mit ihrem Standing, wäre das für mich ziemlich frech, weil ähnlich wie Julian, glaube ich, er das gesehen, erwähnt hat, ich habe keine Ahnung, wie sie es so weit nach oben geschafft hat. Sie hat natürlich Aussehen und Athletik, aber für mich wrestlerisch nie wirklich stark, nie. Und ich denke, sie profitiert sehr davon, dass sie mit Sasha Banks damals gegangen ist. Aber das ist auch ein anderes Thema. Deswegen unterm Strich, für mich 99% super Inszenierung. Ich hätte mir lieber eine eigene Entrance für Cargill gewünscht, länger. Aber sonst, ja, wird das wohl in Ordnung sein. Es ist mir lieber als das Tag Team Match mit Latino World Order, Legado del Fantasma. Hier hast du zumindest Cargill inszeniert und auf den Weg gebracht. Und falls dann nichts Grobes passiert, das ist the next big thing, ganz ehrlich. Ich glaube, sie wird der Roman Reigns der Damen-Division. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich fand, sind wir nicht ganz auf einer Wellenlinie oder Wellenlänge. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass Jade Cargill nicht die Hauptrolle beim Entrance gespielt hat, sondern Bianca, weil soll sich doch Bianca nochmal freuen. Also die Wachablösung wird schon früh genug kommen. Und beim Ende, den Pin hat Jade ja auch dann gekriegt und dann lief ja auch ihre Musik und dann insofern passte das ja auch. Ja, ja. Was ich übrigens auch mega geil finde, das ist so wichtig, ihr Signature. Also wenn sie, also nicht der Move, sondern ihr Verhalten. Also dieser Strich, der da so quasi übers Gesicht geht und runter. Und wenn sie dann beim Cover ist, leckt sie ja dann immer noch so quasi und zieht das dann da, zieht den Daumen runter an ihrem ganzen Körper. Ja, ja, das sieht einfach gut aus bei ihr. Sie hat so ein bisschen was und so ist es vielleicht auch angelegt, wie so ein, keine Ahnung, Final Fantasy Endgegner oder so ähnlich, der da irgendwie a storm is coming und so. Also das kann wirklich ein Selbstläufer werden. Und ich möchte sie einfach gewinnen sehen, ihre Signatures runterhauen, ein halbes Jahr so aufbauen, oder Vierteljahr, mal gucken, wie lange. Dann wird sie von selbst overkommen. Auch fand ihre Frisur irgendwie auch tierisch geil diesmal wieder. Also das ist alles Geschmackssache. Ich will jetzt gar nicht hier irgendwie Klatsch und Tratsch und so. Ist ja, wir sind nicht bei der Bunten oder so. Aber ich weiß nicht, was ich da meckern soll. Das ist, da fällt mir nichts ein. Vor allem bei Cargill, sie braucht ja nicht, sie muss jetzt nicht wie Becky, Charlotte und Rhea wrestlen. Das muss sie gar nicht. Nee. Sie braucht ein John Cena-Moveset. Fertig. Erstmal ja. Genau. Und das wird laufen bis zum geht nicht mehr. Glaube ich auch. So, 2 Matches haben wir noch. Intercontinental Championship Match. Ich war mit dem Aufbau überhaupt nicht zufrieden. War mir alles viel zu blöd auf Underdog gemacht. Sami Zayn gefällt mir sowieso als dieses Underdog-Babyface nicht so richtig, obwohl das natürlich seine Geschichte ist, ist mir bekannt. Ich hänge immer noch an dem Verschwörungstheoretiker. Das hat für mich bei mir Klick gemacht, diese Geschichte. Aber egal. Was ich allerdings wirklich großartig fand, war seine Einlaufsequenz. Ja, ja. Nicht ganz glücklich oder nicht so ganz einig mit mir war ich, das bin ich sowieso nicht, wenn seine Frau da immer auftaucht, das muss aber wohl sein. Ich bin fast gestorben, ich weiß nicht, wer sich da nicht entblödet hat. Ich glaube, es war Graves, der sogar tatsächlich den Ivan Drago und Rocky Balboa-Vergleich aus Rocky 4 gebracht hat. Ich dachte, Leute, schmiert's uns doch nicht so aufs Brot. Wir haben's doch jetzt verstanden, dass jetzt quasi Rocky 4 Rocky Balboa gegen Ivan Drago kommt und dass Gunther Drago ist und dass Sami Zayn Rocky ist. Wir haben es gepeilt. Du musst jetzt nicht noch extra diesen Film nennen, damit es auch der letzte Pfosten merkt. So, und da habe ich gedacht, oh shit, Sami wird heute gewinnen. Der gewinnt heute. Da habe ich irgendwie da schon gedacht. Gut, ob man da, wie gesagt, Frau und Kind ist so eine Sache. Ich finde, das nervte mich damals schon gegen Reigns. Hat mich auch heute wieder genervt. Aber viele werden es gut gefunden haben. Ich will das auch gar nicht schlecht machen. Ist alles immer sehr, sehr subjektiv. Großartig fand ich das mit Chad Gable. Fand ich richtig cool, wie er sagte, so, jetzt komm, geh raus, hau ihn weg. Und Sami, was, du wirst nicht mit mir rauskommen? Junge, du bist es und du warst es die ganze Zeit. Übrigens, du schuldest mir was. Fand ich ganz, ganz cool. Er sagte, du wirst sowieso gewinnen und dann schuldest du mir was. Dann geht Sami durch die Gänge und dann steht da Kevin Owens. Ich muss sagen, es kribbelte kurz bei mir den Rücken runter, weil klar, es ist ein bisschen ausgelutscht, aber da ist einfach was. Ich hatte Gänsehaut ein bisschen, ja, muss ich zugeben. Ich auch. Und dann guckt er ihn an, steht, also das kann Kevin ja auch so gut. Er steht dann da mit verschränkten Armen und du weißt nicht, was er jetzt macht, obwohl du es eigentlich doch irgendwie weißt, was er jetzt machen würde. Aber er kann es einfach so gut verkaufen. Und dann gibt er uns da diese alte Freundschaft und so und haut ihn an und so, komm, schreit ihn an, gib's ihm und Sami ist motiviert. Das war auch Hunter. Das war stark. Das war richtig geil. Und da dachte ich, okay, es liegt was in der Luft. Es wird funktionieren heute. Und es hat auch funktioniert. Die Fans waren drin. Bei der Entrance fand ich es auch cool, wie man dann auch gesehen hat. Das hat man ja auch bei Hunter schon so gemacht. Er geht durch die Katakomben und geht dann in die Halle. Und dann großer Jubel. Das geht auch dann so ein bisschen teilweise auf die Gänsehautkiste bei einigen bestimmt. Ich fand es cool. Und dann kam Gunthers Entrance. Und ich habe fast geheult. Bei der Entrance haben wir eine Einspielung aus Köln gesehen, wo so ein paar Voll-Alkis offensichtlich den ganzen Tag nur Kölsch-Intus bechernd, wie die Angestochenen gegrölt haben, Gunther, Gunther, Gunther. Ja, also damit wir auch wissen, ja, hier in Deutschland sind wir immer noch sehr hörig, was Autoritäten angeht und feuern die an, insbesondere gerne, wenn sie zwei silbrige Nachnamen haben oder auch Vornamen, da sind wir ja flexibel, Hauptsache sie kommen aus Österreich. Also ich weiß nicht, ob hier man bei WWE weiß, dass Köln nicht gleich Wien ist, ja, obwohl ich glaube, auch da war Corey derjenige welcher, der anmerkte, dass es ja aus Österreich der gute Gunther kommt. Egal, wir spielen Leute mal aus Köln ein. Ich dachte, Mann, wo sind wir hier eigentlich wieder gelandet? Auf jeden Fall in Köln schreien alle Gunther, Gunther, Gunther und da wusste ich, Gunther wird heute verlieren. Das wird nichts. Wir haben dann, ich sehe gerade, das war tatsächlich nur eine Viertelstunde, kam mir tatsächlich ein bisschen länger vor, was das Match angeht. Und ich fand's gut. Ich glaube, du hättest aus diesem Match nicht viel mehr rausholen können, letzten Endes. Du hast natürlich ein bisschen sehr die Sami Zayn-Underdog-Rolle inszeniert, aber du hast es gut gemacht. Sami Zayn war zuerst sehr zurückhaltend, ängstlich wirkend, fokussiert, aber so eher mit sich hadernd, fast zweifelnd. Kam schwierig ins Match, war nachher drin, ab der Hälfte ungefähr. Auch Helluva-Kick mit Kickout und so. Ab der Hälfte hat Gunther es dominiert und nachher mit Sami auch gespielt. Diverse Powerbombs, merkwürdige Big Splashes vom obersten Seil, die sehen bei Gunther immer ein bisschen putzig aus, weil er mit den Füßen schon aufkommt, bevor der Oberkörper knallt. Aber das musst du mit seiner Statur auch erstmal machen, so diese Big Splashes. Merkwürdig dann der Anfall von Sami Zayn im Ring, wie er wieder zu sich gekommen ist, alle Glieder von sich schmeißend sozusagen, aber dann wieder zurückkommend, Helluva-Kick und zwei Helluva-Kicks hinten ran und Zeiten für Wunder, Sami hat gewonnen. Ich habe es jetzt arg zusammengefasst. Also die Matchgeschichte war tatsächlich, Sami zuerst sehr, sehr zweifelnd, Gunther deutlich überlegen, Sami dann ins Match kommt, stellenweise gleichwertig mit ein, zwei Pseudo-Near-Falls, dann Gunther dominierend, erniedrigend dominierend für Sami und der macht dann nachher die Hulk-Hogan-Wiederauferstehung sozusagen und gewinnt das Match. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass Sami Zayn den Titel jetzt hat. Für mich ist Sami Zayn ja, wie gesagt, leider ein bisschen durch. Aber ich hoffe, es wird jetzt funktionieren. Sein Booking, by the way, kann besser auch nicht mehr sein, wenn man sich mal die letzten WrestleManias anguckt. Ja, Main Event mit Owens Tag-Team-Gürtel gewonnen, und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Bloodline, die Rekordregentschaft beendet. Jetzt im Co-Main Event kriegt sein WrestleMania-Moment. Also da hat Hunter auch ein bisschen was gut gemacht, in Anführungszeichen, wie Chris in der Preview schon sagte, ob das wirklich ein Gutmachen sein kann, weiß ich nicht. Ich glaube, Sami Zayn hat hier achieved. Er hat nicht overachieved, aber er hat das rausgeholt, was seinem Standing, glaube ich, entspricht. Es ist für mich nach letztem Jahr wieder sein WrestleMania-Moment. Und wenn man bedenkt, dass er der Substitute für Brock ist, kann man es kaum besser machen. Wie sein Run als IC-Champion laufen wird, ich halte mich bedeckt bis vorsichtig skeptisch. Ich glaube nicht, dass viel kommen wird, muss ich ganz deutlich sagen. Aber es war richtig, Gunther den Titel zu nehmen. Es war auch okay, wie man ihm den genommen hat. Sami Zayn wuchs über sich hinaus. Gunther wird sich jetzt neu fokussieren können. Und dann werden wir sehen, wen er dann hoffentlich vom, ich nenne ihn mal, Rollins-Titel erlösen wird. Ob es Rollins sein wird, ob es Drew sein wird oder ob es Punk sein wird. Für mich war das wichtig. Der Gürtel war für Gunther am Ende fast eine Bürde, der IC-Gürtel. Gunther muss jetzt woanders hin. Und wenn man ihm den Titel abnehmen wollte, finde ich, ist die Bühne hier absolut in Ordnung. Das ist ein Match, an das man sich erinnern wird. Gunther hat nicht verloren, meines Erachtens. Er ist eher jetzt bereit und befreit von dem Gürtel, um jetzt Höheres anzustreben. Ich weiß nicht, wie man bei diesem eher durchwachsenen Vorzeichen dieses Match viel besser hätte machen sollen. Chris, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Der Schlawiner hat den Titel verloren. Ja, ich habe überlegt in den Stunden nach der Review, ob ich etwas zu negativ oder zu ich bleibe bei negativ war bezüglich dieser Fehde der beiden, denn am Ende, du hast angesprochen, es war eine Einwechslung für den nicht vorhandenen Brock Lesnar. Und eigentlich hat man ja Sami Zayn, da waren wir uns auch einig, in die Rolle gesteckt, die ja im Zweifelsfall die seine ist, ja. Der Underdog, der sich hochkämpft und dann irgendwie die Obstacles quasi besteigt und sie auch bezwingt. Dennoch hat bei mir irgendwas gefehlt. Ich konnte es nicht sagen. Das mit Chad Gable, auch von dir angesprochen, das war irgendwie so weird. Das war komisch, ja. Gable verliert gegen Gunther und gibt ihm dann Unterricht oder was. Also ungünstig. Auch wenn das dann vor der Entrance von Sammy perfekt war. Das ist für mich zum Beispiel, wenn wir über die Renaissance-Ära oder das Neue reden, das ist etwas, das ist absolut nicht Vince McMahon. Auch die Kameraführung, dass man überhaupt Backstage man sieht ja schon die Superstars reingehen durch die Gorilla Position und dann rausgehen. Das ist ja was komplett Neues. Auf jeden Fall, das Match wird für mich vielleicht sogar, ob es Match of the Night kriegt, weiß ich nicht. Es ist halt für mich noch immer, auch wenn man vermeintlich alles richtig gemacht hat in der Fehde, was man halt zur Verfügung hatte, war es für mich halt dann zu wenig. Ich war halt überhaupt nicht gehypt, muss ich sagen, auf das Match. Als das kam, war ich nicht gehypt. Ich bin dann reingekommen und ich habe reingefunden und ich fand es ein großartiges Match mit viel Emotionen. Das kann Sammy sehr gut. Und zurückgelassen werde ich jetzt natürlich mit der Situation, dass ich Sami Zayn gönne. Also ich gönne es ihm so sehr und Triple H gibt ihm da wirklich eigentlich in ihren Push von Mania zu Mania. Aber es ist am Ende für mich durchgespielt. Ich erwarte vom Run absolut gar nichts. Und ich stimme dir eigentlich zu, wenn du sagst, jetzt ist er befreit, der gute Gunther vom Titel, aber für mich eine verpasste Möglichkeit, jemand anderem vielleicht diesen Chance oder diesen Sieg zu geben. Jay zum Beispiel. Zum Beispiel, der ja. Der hätte es gebraucht. Der hätte es gebraucht, mehr als Sammy. Ja, Sammy ist Sammy. Das wird sich bei ihm auch nicht großartig ändern jetzt tatsächlich, dieser Titelgewinn. Ja. Deswegen sind das so schwer greifbare Momente für mich im Moment bei dieser Situation. Eigentlich war es für mich Match of the Night, aber die Fehde war zu schwach dafür, keine Ahnung. Es ist sehr tückisch. Was jetzt wartet, ist natürlich das bei Gunther. Sammy wird Sammy bleiben, da wird sich nicht viel verändern, aber Gunther, da ist jetzt die Situation. Versuchst du es? Probierst du es? Und wenn ja, wie? Gehst du auf die World Heavyweight Championship? Gibst du ihm einen ähnlichen Run? Frage ich mich nur, macht das einen Unterschied? Ist es deutlich genug? Ja, weil, sind wir uns ehrlich, WWE macht immer noch keinen Hegel draus, dass die Undisputed Universal Championship der Gürtel ist. Auch Cody Rhodes gewinnt den Rumble, entscheidet sich eindeutig für die Universal Championship. Hat auch gesagt, ja, alles ganz nett und süß, aber ich will den Gürtel von Roman Reigns. Alles Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden können und auch zu weit gehen, aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht über den Titelgewinn, da haben sie mich bekommen, deswegen kriegt es auf jeden Fall Pluspunkte. Es war das Match, was ich erwartet habe, mit viel, viel Emotionen. Die Entrance und das davor war sehr, sehr gut, deswegen ganz ehrlich, ich glaube, ich bin hier bei 4 Sternen, weil es das Gesamtpaket einfach trifft. Die Fans, Owens, Gable, das Match, Sammy und auch die Art und Weise, wie man es uns erzählt hat in den Wochen, war auch in Ordnung. Es liegt halt dann einfach an mir, es zu akzeptieren und es zu mögen. Ja, das ist halt wahrscheinlich ein Thema für mich und nüchtern betrachtet hat man hier wohl wirklich das Beste draus gemacht. Du hast es angesprochen. Ich denke, das ist, was für Sami Zayn möglich war, zu 99,9% der beste Karriereweg und das, was er rausholen konnte. Für mich bleibt die 0,01 bei der Elimination Chamber im letzten Jahr. Ist auch ein anderes Thema, aber Sami peakt wahrscheinlich einen Grad sogar über das Potenzial. Deswegen ist da unterm Strich viel passiert. Schwierig zu greifen, aber ich bin im Moment tatsächlich vielleicht sogar beim Match of the Night für Tag 1. Ganz knapp. Ja, kann ich verstehen. Boah, bin ich aber nicht tatsächlich. Also bei 4 Sternen es bin ich ist schwer. Bei 4 Sternen ja, bin ich ja hier auch locker. Die kriegen sie. Ja, ich weiß eben nicht, wie man dieses Match hätte viel besser machen können. Also da, wo es herkommt, Storyline-mäßig und auch von der Umsetzung. Und wenn du dieses Underdog gegen den großen Star bringen willst, der Gunther ja ist, passt das auch. Und man hat jetzt das als das Wunder dargestellt, ja, das Wunder nicht von Bern, sondern von Philadelphia, das Sammy möglich gemacht hat. Ich kann das, also es passt für beide, wie gesagt, weil es passt zu Sammys Charakter und es passt auch zu Gunther. Er hat jetzt nicht aufgepasst. Er hat jetzt wie Ivan Drago da bei Rocky IV verloren, obwohl er ja eigentlich übermenschlicher Favorit war und so. Und dann wird er sich wieder besinnen und so weiter. Und in Bash in Berlin wird er dann vielleicht schon nach dem anderen Titel greifen. Ich weiß nicht, wann Bash in Berlin ist. Ein halbes Jahr haben wir, glaube ich, locker, bis das über die Bühne geht. Oder September, ich müsste es prüfen. Kommt fast hin mit einem halben Jahr. Ich schaue gerne mal nach, schnell. Ja. Bash in Berlin. So, das ist tatsächlich am 31. August. Okay, ein Tick früher. Okay, ein Tick früher als ein halbes Jahr. So, aber da kannst du Gunther ein halbes Jahr aufbauen. Und es ist eigentlich egal, ob Rollins oder McIntyre dann Titelträger ist. Vielleicht wird er dann gegen Punk fäden. Also muss man alles mal abwarten. Brock wird vielleicht zurückkommen. Hunter hat sich ja auch, er wurde ja bei der Pressekonferenz gefragt, was ist denn nun mit Brock? Ja, Brock ist zu Hause und macht das, was Brock so macht. Ja, also da kannst du nichts draus lesen, ob er jetzt vielleicht bald wiederkommt oder auch nicht. Aber zumindest war Brock Thema. Und ansonsten hätte sich Hunter vielleicht gar nicht über diese Personalie geäußert oder sich im Vorfeld Fragen verbeten zu dieser Sache. Also man weiß es jetzt nicht, ob das irgendwas bedeutet und wenn ja, was. Fakt ist, man muss sehen, was um die Championship da jetzt passiert. Und für mich ist durch diese ganze Geschichte das Ganze sehr, sehr spannend. Denn morgen kann Rollins verteidigen oder verlieren, Klammer auf, ist eh egal. Spannend ist, was danach passiert, was mit Gunther passiert, was mit Punk passiert. Das sind für mich die spannenden Namen auf den Rollins-Titel. Und da ist Gunther jetzt bereit. Punk wird wieder gesund irgendwann, hoffentlich bald. Und da muss man gucken, ob er auch gesund bleibt. Das ist bei ihm ja der zweite Faktor. Und dann ist der Titel tatsächlich ein bisschen spannender. Nicht wegen des Titels, sondern wegen der Namen, die sich dann um diesen Titel rangen. Oder rangeln, besser gesagt. Und das werden wir verfolgen. Also bei diesem Match habe ich nicht viel zu meckern. Match of the Night war es für mich tatsächlich wohl nicht. Das war dann tatsächlich doch der Main Event letzten Endes. Zu dem kommen wir jetzt. Aber man kann da wirklich drüber streiten, ob es Match 1 ist, ob es das vorletzte oder das letzte ist. Das ist ziemlich, ziemlich close, glaube ich, und im Auge des Betrachters liegen. Main Event. Bloodline, Rocky gegen und Roman gegen Cody und Rollins. War als normales Tag-Team-Match angesetzt. Wenn ihr euch's angeguckt habt, habt ihr gesehen, dass es alles andere als ein normales Tag-Team-Match war. Chris und ich haben uns das Overbooking eigentlich bei Tag 2 gewünscht. Wir haben es jetzt schon bekommen. Da war also wirklich viel Tohuwabohu drin. Und ja, wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen sollte, dieses Match, ich versuch's mal, es ging ja 45 Minuten, würde ich sagen, es war zu lang, aber richtig gut. So fand ich es. Ich kann viele Stimmen nachvollziehen, die sagen, es war zu lang und auch nicht wirklich gut. Und ich kann viele Stimmen nachvollziehen, die sagen, es war für das, was es war, einfach überragend gut. Versuche ich mal ein bisschen Struktur reinzubringen und fange bei den Entrances an. Und da war ich verwirrt, dass Cody der Erste war, der reingekommen ist. Zumindest zuerst war ich verwirrt, weil eigentlich der Star immer als Zweites kommt und das ist Rollins hier definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob man die Fans beim Rollins-Theme mitsingen lassen wollte. Ich weiß nicht, ob man durch den Cody-Entrance den Fans gleich Zunder geben wollte, was die Stimmung angeht. Keine Ahnung. Cody kam als Erstes rein, danach Rollins, der, wie soll ich sagen, offensichtlich nicht nur bei seiner Frau im Kleiderschrank wühlt, sondern auch bei Ludwig dem 14., beim Sonnenkönig im Antiquariat. Keine Ahnung, wo er dieses Outfit gestohlen hat. Also das ist ja unglaublich gewesen. Ich zitiere mal Kelly Bundy, die in irgendeiner Folge ihrem Bruder Bud irgendwelche komische Renaissance-Kleidung gibt, weil er zufälligerweise angeblich gerüchteweise auch viel Geld bekommen hat und in dieser Renaissance-Kleidung rumläuft, daten auf einmal ganz viele junge Frauen, was Bud Bundy ja nicht gewohnt ist. Und er glaubt, das hat mit den Klamotten zu tun. Aber irgendwann sagt Kelly zu ihm, du, ich muss die Sachen zurückbringen zu Le Petit Puff. Und genau so sah Rawlins Theme aus. Guckt es euch an, mit einem schönen Schleier hinten ran und einer komischen Mutation am rechten Schulterblatt. Guckt es euch an, mega, mega. Habt ihr ja eh im Zweifel gesehen. So, da waren die Faces im Ring und dann kamen die Heels. Auch hier tatsächlich der größere Star, nämlich Rocky, als Erstes mit dem bearbeiteten Theme, leicht bearbeiteter Entrance auch, also Endboss wurde mehrfach hervorgehoben und dann kam er an den Ring und anders als sonst, jetzt auch mit einem Gürtel, die Hall of Fame und Muhammad Alis Witwe-Spendung machten es möglich, dass er jetzt auch mit diesem Muhammad Ali Rocky-Gürtel an den Ring kam. Sah so ein bisschen so aus wie die alte WWE, WWF Heavyweight Championship mit einer Rocky-Veredelung in Gold drauf. Sah sehr schmucke aus. Auf jeden Fall kam dann Rocky auch mit einem Gürtel an den Ring. Dann kam Roman wieder mit Heyman im Schlepptau. Kein Solo, kein Jimmy. Die beiden kamen allein. Ich glaube, beim Theme ist ein bisschen was bearbeitet worden. Ich finde es jetzt leider nicht mehr ganz so cool, die jetzt eher für mich so wahrgenommene Akustik, E-Gitarre, klingt so, als ob sie auf dem C64 programmiert wurde. Irgendwie werde ich damit noch nicht so warm, muss man warten, wie es weitergeht. Ist ja auch eh alles Geschmackssache. So, dann war die erste halbe Stunde vorbei, dann waren auch endlich mal alle im Ring. Ich übertreibe jetzt, wobei hat echt ziemlich lange gedauert, die Entrance, es war aber auch klar. Ja, und dann ging's los. Rocky hat mich total an Batista erinnert mittlerweile, wie er vor ungefähr 10 Jahren aussah. Die gleiche Frisur, ja gut, das ist nun mal so. Und auch extrem viel Muskelmasse. Und sie sind ja auch beide so ungefähr fast gleich alt gewesen. Rocky jetzt 52, ich glaube, Batze war noch ein Tick jünger damals. Ja, er war deutlich jünger. Aber irgendwie doch sehr, sehr auf Masse gegangen. Man hat dann bei Rocky auch gesehen, dass er mittlerweile 52 ist. Immer noch imposant. Sehr, sehr fit. Aber dann im Bereich der Brustmuskulatur hat man noch ein paar Falten wahrnehmen können. Gut, der Mann ist eben 52, aber immer noch in einer bestechenden Verfassung. Gerade wenn ihr euch bei WrestleMania 18 das Match gegen Hulk Hogan anguckt, da liegen Welten zwischen, was Masse und Definition angeht. Der Mann ist ja eben auch Hollywood-Schauspieler. So, und dann fing ein Match an, das zuerst als Tag-Team-Match losging und auch relativ solide daherkam, fast ein bisschen langweilig. Und natürlich hat Rocky nicht angefangen. Er hat sich generell in dem Match viele Pausen genommen und das war auch wichtig und auch richtig, dass er das gemacht hat, denn auf diese Weise konnte er diese ganze Distanz gehen. Er hat sich auch überhaupt nicht geschont, das will ich damit auch nicht sagen. Aber er hat eben taktisch klug geworkt, hat seine Pausen gehabt und dann bei den Spots, wo er on top funktionieren musste, auch eben on top funktioniert hat. Da habe ich nicht viel Negatives gesehen, kaum Botches. Timing passte und bei einem Match, das auch eine Dreiviertelstunde ausgelegt ist, musst du das dann eben auch erstmal hinkriegen. Nachdem erstmal so ein bisschen Tag-Team-Gedöns war, anfing, glaube ich, ja genau, Roman und Rollins als das alte Shield gespannt, fanden die Fans gar nicht gut, die wollten lieber Rocky haben, der kam dann nachher auch irgendwann rein. Relativ schnell hat sich's dann, und da wurde es für mich ein bisschen langweilig, musste aber sein, außerhalb des Rings sich vertagt. Ich weiß gar nicht, wer da mit wem sich geprügelt hat. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es Cody und Rocky waren oder Rollins und Rocky. Ich glaube, es war Rollins und Rocky. Genau, Rollins und Rocky haben sich auf der einen Seite geprügelt. Auf der Stage waren es Cody und Reigns. Ich erinnere noch, dass Cody Reigns ein Back-Suplex auf die Stage verpasst hat. Und dann prügelte man sich wieder zurück. Außerhalb des Rings hatte, glaube ich, Rocky so ein Trashcan auf Rollins Rücken geknallt und ihn auch noch mit Wasser angespuckt, nachdem er vorher oder nachher, weiß ich gar nicht mehr, selbst mit Wasser angespuckt wurde. Also das war alles noch so die Abtastphase. Für mich eben zu lang. Hätte es nicht gebraucht, dass man das so lang macht. Aber ist okay. Es war, finde ich, obwohl es nicht wirklich spannend war, zu jeder Zeit ja sehenswert, weil man natürlich immer geguckt hat, was macht Rocky, was macht sein Körper, was macht sein Ringrost, kriegt er das hin, kann er gehen, wird er relativ schnell anfangen zu pumpen, was Chris und ich ja geunkt hat nach dem ersten Rock Bottom. Wie wird das? Und das war eigentlich immer der Faktor, unter dem ich das ganze Match gesehen habe. Ich habe ein bisschen auf Cody geachtet, aber nicht viel. Rollins habe ich wie immer versucht auszublenden. Er war aber wichtig in diesem Match, weil er natürlich sehr, sehr viel gemacht hat und auch sehr, sehr viel machen musste. Mama Rhodes war natürlich ein Faktor. Immer dann, wenn Rocky Mama Rhodes ins Spiel gebracht hat, war ich besonders alarmiert und wollte gucken, was war. Mama Rhodes fand ich jetzt nicht so überragend mit ihrem Spot. Sie wirkte so ein bisschen, als ob sie auch immer Kontra geben wollte. Und nicht um ihren Sohn irgendwie ja Angst ausstehend. Das kann man so und so interpretieren, weiß ich nicht. Und so dümpelte es relativ lange vor sich hin. Es war nicht wirklich toll, tat aber fand ich auch nicht weh und vielleicht sollte es sogar genauso sein, ich kann es nicht sagen. Aber irgendwann hat es für mich Klick gemacht und dann wurde es ein Carnage-Match in Anführungszeichen. Es wirkte wie ein No-Holds-Barred-Match, weil der Referee A, völlig überfordert und B, von Rocky storyline-mäßig auch angewiesen war, hier jetzt keinen Unfug zu machen, sonst würde er ihn feuern. Das heißt, alle möglichen illegalen Aktionen, die immer wieder passiert sind, hat der Ref durchgehen lassen, auf beiden Seiten übrigens. Da wurde immer wieder hier eingegriffen, immer wieder da eingegriffen. Auch Low Blows gab es. Hat keinen interessiert, ob da jetzt ein Ref war oder nicht. So what? Ja, also man hätte es eigentlich auch als Streetfight ansetzen können, weil an Regeln hat sich da relativ schnell nachher gar keiner mehr gehalten. Gerade die zweite Hälfte war völlig out of control. Aber Chris und ich haben es gesagt, das hätte man auch, glaube ich, nicht viel anders booken können. Das lebt eben von solchen Sachen. Und ab da fand ich es auch wirklich, wirklich gut. Es gab viele Finisher, viele Kickouts, für mich nicht inflationär. Für manche vielleicht schon. Ich weiß nicht, wie oft Rhodes aus dem Spear ausgekickt ist. Mindestens ein, zwei Mal ist das. Ich weiß nicht, wie oft Rollins aus dem Crossroads ausgekickt ist oder aus dem Disaster Kick. Oft genug. Auch Rocky. Wir haben dann auch den Double Pedigree gehabt, den Rollins und Rhodes gegen Reigns und Rocky angesetzt haben. Cool fand ich dann außerhalb des Rings, das war so die wirklich die Carnage-Phase, die Brock-Lesnar-Phase, würde ich sagen, wo immer alles zu Bruch geht, wo Rocky auf dem Kommentatorenpult den, ich weiß nicht, was er ansetzt, weil ich glaube, einen Rock-Bottom gegen Rhodes, der konnte das Konter, dann seinerseits einen Rock-Bottom gegen Rocky angesetzt, der sah auch sehr cool aus. Kommentatorenpult ging auch zu Bruch, wie sich's gehört. Im selben Moment hat Reigns dann diesen typischen Spear in die Barrikade außerhalb gesetzt, der auch sehr intensiv war und sehr gut funktioniert hat. Ja, und so ging es dann immer weiter hin und her. Man hat die Pace immer weiter aufgebaut. Die Moves wurden immer spektakulärer. Und am Ende, ich kann jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, welcher Spot wann wie kam, weil dafür war es einfach zu viel und ich habe es eben nicht aufgeschrieben. Müsst ihr euch selbst angucken, solltet ihr sowieso. Also das Match ist, das ist sehenswert. Es ist für mich das Spektakel geworden, das man erwarten konnte. Nachdem eigentlich, also es ging wirklich hin und her, mal sah Cody und Rollins wieder sichere Sieger aus, mal dann die Bloodline nach unfairen Aktionen. Jetzt weiß ich gerade tatsächlich gar nicht, was, ach, der Finisher, natürlich. In einer Phase zuerst war die Bloodline eigentlich schon fast geschlagen, als ein Storm kam und dann kam der Cody-Finisher hinterher oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da keinen Sieg, weil Rocky den Referee einfach mal aus dem Ring gezogen hat. Das war wirklich, also auch stark aufgebaut und inszeniert, die Geschichte. Und am Ende gab es dann, glaube ich, den Spear gegen Cody. Reigns taggt Rocky ein. Der haut den Rock Bottom und People's Elbow hinterher. Und das war's. Ich glaube, der People's Elbow war der einzige Finisher, aus dem hier kein Kick-Out kam in diesem Match. Also hat man den Finisher auch dann nochmal gleich gestärkt. Die Bloodline gewinnt, bestimmt also jetzt für Tag 2, für heute Nacht, die Regeln. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das konkret bedeutet. Ich habe da in den neuesten News noch nichts gesehen. Wird auch vielleicht erst bei der Show konkretisiert, vielleicht vorher. Ich habe zumindest noch nichts gehört. Ja, und das war's. Wie gesagt, rückblickend fand ich das Match wirklich gut. Viele werden sagen, es war overbooked. Viele werden sagen, es hat zu viel Pausen gehabt. Viele werden sagen, Rocky ist alt und bringt's nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich finde, natürlich, das war's, man kann es ein bisschen vergleichen, vielleicht mit Hulk Hogan gegen Rocky bei WrestleMania 18, das jetzt auch wrestlerisch ordentlich bis gut war, aber eben nicht der Burner, aber eben groß, aber eben cool erzählt und die auch on the fly ja geändert und die Fans waren komplett drin. Und hier war es ähnlich. Die Fans waren nicht so sehr drin wie bei WrestleMania 18, aber sie waren auf 2024er Rocky-Weise drin und Rocky hat einen guten Job gemacht. Reigns, Cody und Rollins waren natürlich die, die das Match getragen haben, aber Rocky ist für mich hier nicht abgestunken. Seine Präsenz war unglaublich. Er hat nicht Mama Rhodes den blutigen Gürtel von Cody hingehalten. Das habe ich eigentlich erwartet, dass sie, nachdem sie gewonnen haben, vielleicht Cody noch ein bisschen bearbeiten und dann Mama Rhodes den Gürtel noch geben. Kam nicht. Will man sich vielleicht storyline-mäßig für Tag 2 noch offen halten. Nur eins ist für mich auch klar. Cody wird jetzt gewinnen. Also ich weiß nicht, wie das noch anders ausgehen soll. Aber Tag 1, Main Event, er wird die Geister spalten. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Ich fand ihn richtig gut. Und deswegen, weil es eben so ein bisschen epic und historic war, mein Match of the Night, Chris. Wunderschöne Zusammenfassung. Natürlich im Vorfeld muss man beim Match Folgendes rundherum sehen, so quasi eine Bubble. Sehr spektakulärer Mann mit The Rock, ja. Wir haben es oftmals gesagt, er überstrahlt sehr viel, vielleicht sogar alles und jeden. Spektakulärer Aufbau auch in dem Sinne, dass halt gewisse Grenzen und Regeln gesprengt wurden, ja. Ob das jetzt daran liegt, dass Rocky da im Büro sitzt bei TKO oder ob das daran liegt, dass WWE sich verändert und wir eine neue Ära einleiten, das ist in dem Fall vielleicht auch nicht so wichtig. Das werden wir ja langfristig entweder sehen oder erfahren. Und du hast natürlich auch die Geschichte der Bloodline. Du hast natürlich auch Cody Rhodes, der halt tatsächlich, warum auch immer, es geschafft hat, sich 2 Jahre lang brutal over zu halten. Vielleicht sogar auch die Stimmen, die Meinungen, die Chants, den Jubel sogar zu erhöhen. Und dann hast du eben ein Match vor dir, wo man einen echt schwierigen Drahtseiltanz performen muss bei WWE. Ja, entweder man liefert Overbooking oder man liefert zu wenig. Das dazwischen ist immer sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und ganz ehrlich, in dem Fall glaube ich schon, dass sie es geschafft haben. Zumindest empfinde ich, es war zu lang, aber gleichzeitig empfinde ich es als das, was ich zumindest sehen wollte. Ja, Dwayne The Rock Johnson, du hast das Alter angesprochen, dafür sehr beweglich, er nimmt die Sachen wirklich gut. Und Charisma ist natürlich überragend, überragend. Cody Rhodes und Seth Rollins haben genau die Rollen eingenommen, die ich erwartet habe. Seth noch mehr als Cody sogar. Cody nimmt dann am Ende noch den Pin, sehr, sehr wegweisend, glaube ich. Und Roman ist Roman, geht tatsächlich sogar ein bisschen unter, interessanterweise für mich. Aber ich bleibe weiterhin großer Fan und hoffe auf ein ja, halbes Wunder heute Nacht. Deswegen glaube ich, müssen es 44,5 Minuten sein, einfach aufgrund der Größe. Und ich glaube, die Schwierigkeiten, die man eben durch so etwas bekommt, hat man auch gut gemeistert. Nämlich bei mir vor allem auch die Erwartungen. Und ich gebe es zu, ich glaube, ich habe mir sogar ein Stückchen mehr erwartet. Aber in dem Fall stört es mich nicht so sehr. Denn grundsätzlich war das solide. Und irgendwo bleiben dann doch Grenzen aufgrund von Rockys Alter und von dem, was man wohl auch machen kann, aufgrund der Stipulation, die man sich selbst gegeben hat und auch aufgrund wahrscheinlich von Sponsoren und so weiter, dass man eben nicht cutten kann oder bladen kann oder sonstiges. Vielleicht sehen wir es heute Nacht. Aber ich bin da ganz bei dir. Ob es für mich Match of the Night ist, ich glaube, ich gebe es trotzdem nochmal Zayn und Gunther. Aber das Schöne ist, was man hier sagen muss, man hat mit dem Tag Team Match, mit dem IC Match, Leiter Match und dem Women's World Title Match wirklich alles Kandidaten, wo man drüber streiten kann. Und ich bin auch hier bei 4 Sternen. Und das ist eigentlich für so eine Matchcard mehr als die Hälfte sehr, sehr stark. Ja. Und am Ende hat man es für mich irgendwie wunderbar mal geschafft. Und ich glaube, zum ersten Mal, auch wenn es die 2-Tages-Geschichten ja nicht so lange gibt, der Cliffhanger ist so stark wie schon lange nicht mehr. Vielleicht auch noch nie. Man hat es geschafft, die Leute zu zwingen. Du musst Tag 2 sehen, weil dieses Match war wegweisend. Wir haben die Bloodline Rules, ich bin auch sehr froh drüber. Und so wenig ich hier vielleicht Overbooking haben wollte, so sehr will ich es heute Nacht oder morgen, alles. Ich glaube, in der Preview haben wir es gesagt, gebt uns alles. Und dann wird wohl Cody die Story finishen, weil 2-mal einen Pin einstecken für den American Nightmare, das wird es nicht spielen. Was dann passiert, das werden wir natürlich dann am Donnerstag oder Mittwoch, je nachdem, besprechen, was es für Roman Reigns heißt. Rocky wird ziemlich sicher gehen. Und was es für Roman heißt, also auch viele Andeutungen, dass er ohne Titel vielleicht nicht hier sein will, ohne Paul Heyman nicht hier sein will, wird sich alles zeigen. Aber das hier war für mich ein würdiger Abschluss für ein sehr, sehr schwieriges Match. Nicht aufgrund von Rocky, sondern einfach von der Größe. Es ist wirklich, also man haut das ja sehr leichtfertig raus bei WWE, aber es war wirklich wahrscheinlich eines der größten Matches bei WrestleMania. Zumindest denke ich mal unter den Top 5 anzusiedeln. Und man hat das sehr gut gebuckt, sehr gut gemeistert und die Schwächen hat man gut kaschiert und uns einen soliden Main Event geliefert, der halt wunderbar aufbauen wird auf Tag 2 und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Deswegen unterm Strich eigentlich sehr, sehr sauber und für mich ein tolles Match. Ja, für mich tatsächlich noch ein Tick besser, als Chris es wahrgenommen hat. Ich glaube, man hätte ein Rocky-Match kaum besser machen können in dieser Grundkonstellation. Ja, und Rocky hat sich ja auch bei der Pressekonferenz geäußert. Er hat gesagt, ja, es war ursprünglich angedacht, natürlich, dass Roman und ich hier den Main Event bestreiten, aber wir haben auf die Fans gehört und entsprechend die Pläne geändert. Ja, damit ist doch klar, wie es morgen ausgeht. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr groß spekulieren. Cody wird seinen WrestleMania-Moment bekommen, er wird die Story finishen. Ich werde darüber nicht glücklich sein, einerseits. Andererseits natürlich möchte ich jetzt auch mal den Cody-Run sehen. Und das ist für mich wirklich jetzt der entscheidende Punkt. Wenn er auch ein halbes Jahr, nachdem er den Gürtel hat, so over ist wie jetzt, dann werde ich zu Kreuze kriechen. Ich glaube, dass mit dem Gürtel jetzt sich zeigen muss, ob er sich abnutzt oder ob er over bleibt. Und wenn er ein halbes Jahr, nachdem er den Gürtel hat, oder ein Jahr, ein halbes Jahr, noch so over ist wie jetzt, dann lag ich aber sowas von falsch, was Cody angeht. Das wird nichts daran ändern, dass der Run, glaube ich, trotzdem blöd sein wird aus meiner Sicht. Aber da habe ich dann auch nichts zu sagen. Ja, dann muss ich sagen, gut, ich sehe es anders als viele andere. Aber wer bin ich denn, dass ich meine Meinung als die einzig wahre darstelle? Dann liege ich eben daneben sozusagen. Und werde dann das entsprechend natürlich ohne Probleme auch so akzeptieren und kommunizieren. Aber Cody-Fan werde ich dann tatsächlich wohl nicht. Vielleicht ändert sich es in der Retrospektive nochmal. Aber das werden wir ja verfolgen. Wir wollen ja die Zukunft nicht vorwegnehmen. Sie kommt ja erst noch. Ja, das war Tag 1. Der Cliffhanger, Chris hat es gesagt, ist noch nie so groß gewesen wie jetzt. Ist ja auch eine epische Zeit gerade. Rocky Comeback nach 10 Jahren. Das Match gegen den Winzer zählen wir mal nicht dazu jetzt. Bei 2015 oder 16 war es, ich weiß es gar nicht, oder 17, ist auch nicht wichtig. Nee, 8 Jahre, es muss 16 gewesen sein, wurde ja betont. Das erste Match sagt 8 Jahre, dann muss es 2016 gewesen sein. Und ja, wir wünschen euch eine schöne zweite Nacht. Falls ihr reinhorcht, nachdem Nacht 2 über die Bühne gegangen ist, wünschen wir euch, dass ihr eine schöne zweite Nacht gehabt haben werdet. Und ja, der zweite Teil des Podcastes kommt auf jeden Fall. Chris und ich haben versprochen, dass wir noch ein bisschen Chris-Mania-Fragen abarbeiten. Wir haben angedacht, alle heute zu machen. Alle werden wir nicht schaffen. Wir werden deswegen das aufteilen, heute ein paar und bei Tag 2 die anderen paar. Leider weiß ich gar nicht, Chris, wie es überhaupt steht. Weißt du's? Ja, ich habe das hier und zwar führen wir mit 64 zu 48. Okay. 64 zu 48. Wir werden jetzt noch ein bisschen Fragen von euch nehmen, wie wir heute noch schaffen. Ich habe mir auf jeden Fall noch mal locker, also eine Dreiviertelstunde will ich mir hier locker nehmen für eure Fragen. Und ja, wir fangen mal an, würde ich sagen, Chris, mit YouTube, weil die letzten Male haben wir ja mit Startseite und Forum immer angefangen. Das heißt, für alle, die nur Review hören wollen, ihr könnt jetzt gerne wieder wegschalten, weil jetzt kommen nur Chris Mania. Das heißt, wir spielen gegen die User. Wenn ihr uns eine Frage stellt und wir die Antwort wissen, kriegen wir 0,5 bis was ich wie viele Punkte, was ihr uns da eben zugesteht. Und wenn wir sie nicht wissen, bekommt ihr was ich wie viele Punkte. Das bestimmt immer die Frage. So, und damit übergebe ich an Chris. Ja, vielen, vielen Dank. Und zwar hole ich mir mal den Podcast hier vor und die Kommentarspalte wird auch geöffnet. Wir haben gesagt, wir nehmen die Fragen von der Preview, nicht wahr? Ja, wenn da welche sind. Ansonsten nehmen wir die vom letzten Podcast. Ich glaube, viel dürften nicht gekommen sein bei der Preview. So, ich schaue da gleich rein. Bei der Preview sind doch ein paar und wir werden einfach schauen, wie weit wir kommen. Und vielleicht geht sich ja auch nächstes Mal noch bei den anderen was aus. Aber ich habe es auf jeden Fall mal sortiert und wir fangen an mit folgenden User, nämlich der Kohlensäure. Die Kohlensäure hat, keine Frage, sondern CM Punk war in der Kickoff-Show Gold. Das weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber wenn CM Punk da war, okay, ich glaube, da gab es das Gleiche, okay. Ich glaube, da sind nicht viele Fragen, Chris. Ja, ich sehe gerade, da sind tatsächlich nicht viele Fragen. Wir haben viele deswegen Kommentare, auch schon viele Kommentare zur Show, glaube ich, bei dem Preview-Podcast. Genau. Ja gut, dann gehe ich zurück auf den Podcast von vor 9 Tagen. Da wird es genug geben. So, auch hier wird neu sortiert. Wow, 100 Kommentare, nicht schlecht. 100? Ja, 96. Alter, das haben wir noch nie gehabt. Das ist heftig, so. Also 20 okay. Von unserer KI, das ist richtig, aber dann bleiben immer noch locker 80 übrig, die von das euch sind, also vielen Dank. Also vielen Dank, auf jeden Fall. Auch hier suche ich mal nach den ersten. Ah ja, hier, wir haben die erste Frage, wir haben es geschafft, von Fabian Breaker. Und zwar hat er folgende Frage: Wer war der Partner von Shawn Michaels bei Backlash 2006 gegen Vince und Shane McMahon? Uff. Das ist natürlich, also wenn ich raten müsste, wird es Triple H sein als DX, aber das ist irgendwie, das kommt mir zu leicht vor. Aber es würde zeitlich passen. Es würde passen zu ihrem DX-Comeback, ja. Aber mir fällt auch nichts anderes ein, ehrlich gesagt. Das, zu der Zeit kann ich nicht viel sagen. Hm. Und Hunter ist neben John Cena und Hulk Hogan eigentlich immer, und Ric Flair, eine gute Antwort. Ja, stimmt. Triple H kann man echt im Zweifelsfall immer nehmen. Ja, wir können uns auf Triple H einigen. Ja, weil sonst also, würden wir da im Wasserglas so ein bisschen rumstochern. Genau. Nee, Wasserglas, sagt man, Sturm ins Wasserglas, aber im Nebel wir würden können, wir rumstochern. Genau. Glücklicherweise, ich habe die Antwort hier, ich mache sie auf, und zwar Gott. Wie bitte? Hier steht als Antwort, es war Gott. Okay. Moment, das will ich jetzt also, prüfen. Was, Backlash 2006 oder was? Backlash 2006, Triple H war auf dem Cover zu sehen, sehe ich gerade. Aber er war wohl im WWE Championship Match. Das will ich jetzt prüfen. Mr. McMahon und Shane McMahon haben gegen Shawn Michaels und Gott gewonnen. Okay, es war ein No-Holds-Barred-Match und ich weiß jetzt nicht, wer Gott war. Vielleicht kriege ich Main Event. Nee, es war so, Vince McMahon, Shawn Michaels und Gott. No-Holds-Barred. Check. So, Vince informed the referee to check God for any hidden objects as God was being portrayed by the stage spotlight. Alter, das ist ja hardcore. Was zum Teufel? Also das ist mir komplett entgangen. Okay, das werde ich nochmal prüfen. Also das klingt ja strange. Okay, den Punkt habt ihr euch verdient. God war kein guter Tag-Team-Partner offensichtlich. Shawn Michaels hat verloren. Ja, der hat ihm nicht wirklich gut geholfen. Nein. Okay, also wow. Ja, aber das ist ja typisch Vince eigentlich. Ja, das in der Tat. Das ist Punkt Nummer 49 für die User. Interessant, Wahnsinn. Ist mir komplett entgangen. Aber gut, weiter geht's mit Chris Mania. Freaky Toby Wrestling. Chris Mania Forever, schreibt er. Wie endete Vince McMahons Million Dollar Mania? Das ist eine Million-Dollar-Mania. Ja, da haben wir Glück, das ist genau meine Zeit. Ah, Gott sei Dank, da habe ich den Chris. Genau. Ja, das war so Vince McMahon-Versuch, um die Ratings, glaube ich, ein bisschen anzukurbeln. Und er hat quasi versprochen, immer während der Show Fans Geld von sich zu geben, wenn sie, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Quiz war oder nicht, um ehrlich zu sein jetzt. Da muss ich zugeben, weiß ich nicht, aber er hat quasi gesagt, okay, er wird irgendwie Geld von sich an Fans geben. Ob das jetzt ein Gimmick war oder nicht, das weiß ich nicht. Da müsste man nochmal recherchieren. Aber es endete damit, dass er von der Stage irgendwie begraben wurde. Also am Ende der Show ist diese Deko, glaube ich, auch runtergefallen, hat ihn ein paar Mal verfehlt und am Ende hat es ihn dann erwischt. Und ich glaube, er wurde dann rausgeschrieben. In dieser Ansicht. Also ich glaube, es hat, die Antwort ist sowas wie, dass die Dekoration oder die Stage ist zusammengebrochen auf Vince gefallen. War das ein Unfall oder war das Storyline-mäßig geplant? Das war Storyline. Okay, das wäre sonst was gewesen. Genau, das war. Okay, dann prüfen wir. So, die Antwort ist auch hier hinterlegt und zwar, ja, die Stage kollabierte. Stark. Den Punkt hast du uns verdient. Ja, das ist genau, ich erinnere mich dran, das war ganz witzig eigentlich. Da hat er an sein Geld so gerochen. Ja, das war interessant. Aber also, ich bin mir nicht faszinierend, wie sowas in der, im Rückblick jetzt so alles wirkt. Ne? Also ja, ja, absolut, absolut. So, Sharp Hand Joe hat folgende Frage. Welches Tag Team wurde 2017 nach nicht mal einem Jahr im Main Roster von der WWE entlassen und nicht gesplittet? Hä? Okay, sie waren im Main Roster. Wurden dann als entlassen. Tag-Team auch entlassen. Und nicht gesplittet. Und Split gab es nicht. So, 2017. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnten Sanity gewesen sein. Weil Sanity haben Call-Up gekriegt. Oh, ja. Und haben ja nie irgendwas gerissen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Match mal gehabt hatten. Und das war ja Big Demo, oder wie hieß er denn nochmal im Main Roster? Killian Dane, genau, Eric Young und genau, und Eric Young war ja gut, ist das ein Tag Team? War ja eher ein Stable, so Freebird. Okay, vielleicht ist es dann doch nicht Sanity. Aber die waren ja relativ schnell weg. Und Eric Young ist, glaube ich, noch ein bisschen da gewesen. Genau, er ist noch ein bisschen geblieben. Genau. Also, aber hier steht quasi, das Team wurde als Team auch entlassen. Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, ne? Ob man Sanity als Sanity so entlassen hatte. Dann nehmen wir das mal lieber raus. Aber es passte von der Zeit vielleicht. Aber dann, ja, falls es nichts anderes einfällt. Was waren da noch so? Also es gab ja auch, wie heißt denn das? Enzo Amore und Cass, nicht wahr? Ja. Aber die wurden... Die wurden gesplittet vorher. Die wurden vorher gesplittet, da gab es ja sogar ein Singles-Match, glaube ich. So. Irgendwas war da. Nee, das passt auch nicht. Aber von der Zeit geht das auch fast. Genau. Boah, das ist natürlich irgendwie... Aber was haben wir denn noch? Wir müssen ja aus NXT offensichtlich so Upgrades gucken. Ich meine, Sanity ist immer schon eigentlich auch ganz gut. Ich meine, die Wyatt Family, aber da ist passiert. Das passt nicht. AOP waren länger da. AOP, wow. AOP ist aber nie, ja, die waren, ja, AOP kam dann zu Seth Rollins in die Pandemie. Die waren länger da. Hat das man auch nicht gesplittet, aber die waren eben 2017 kein Faktor, was das betrifft. Ich weiß nicht, die Colons sind ein bisschen zu früh, glaube ich. Ja, die waren früher weg. Es gab ja mal ein Tag-Team so von quasi, ich weiß nicht, wie sie hießen, aber es waren so Theater irgendwas. Superstars. Ah, also Ward Villains oder so ähnlich. Genau, so ähnlich, die gab es. Aber die waren doch, glaube ich, viel früher schon weg vom Fenster, glaube ich. Das kann sein, dass die so 15, 16 ja, schon ja, das weg war, glaube ich, früher. Ja, es gab halt immer auch so. Aber ich glaube, das sind so die Tag-Teams, die. Ja, mir fällt da auch nicht mehr viel sonst ein. Weil New Day Usos, okay, das ist halt. Kann doch mal die Frage haben, bitte. Ja, natürlich. Welches Tag-Team wurde 2017 nach nicht mal einem Jahr im Main-Roster von der so, WWE entlassen? Also, jetzt müssen wir ja gucken. Es muss ja in 16 oder 17 Uplift gegeben haben und dann sind sie auch schnell raus ohne Split. So. Oder sie sind von irgendwo anders auch eingekauft worden. Wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall waren sie nicht lange da und sind dann schnell wieder rausgegangen. Also Sanity war nicht lange da, aber das war eher eine Sache von Wochen und nicht von Monaten, glaube ich sogar. Ja. Wer war denn da noch relativ schnell? Ja, im Viking Raiders, aber passt. Die sind ja immer noch da. Die sind noch immer da. Mir fällt nichts anderes ein. Also Sanity sind die einzigen, die so halbwegs passen. Nehmen wir Sanity und das wird dann... Mit irgendwas sein, was wir schon oft gehört haben, aber nicht auf dem Schirm haben, glaube ich. So, auch hier ziemlich cool, die Antwort ist hinterlassen und die Antwort ist, oh, Ward Villains. Shit! Verdammt, wir waren sogar da. Ja, das prüfe ich jetzt mal, die Ward Villains. Ja, das waren diese Theatergeschichten. Ja, ich fand das Gimmick sogar ziemlich cool. Ja, es hatte irgendwie was, ja. So, das muss ich jetzt mal wirklich, so NXT 2016, Main Roster tatsächlich 16, 17. Aiden English und Simon Gotch, ja. Ja, schade. Okay, unser Problem. Schade, wir waren dicht dran, aber war dann doch leider voll daneben. Das ist jetzt Punkt Nummer 50, 65 zu 50. Also, aber solche Fragen finde ich irgendwie mega cool. Ja, finde ich auch, da kann man so ein bisschen sich herantasten, das ist top. Jetzt kommt, nicht meine Zeit. Kev0815 fragt, Survivor Series 93. Hart Family gegen Shawn Michaels und drei Ritter. Ein schwarzer, ein blauer und ein roter Ritter. Welche drei Wrestler steckten in den Kostümen? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, einer war sogar Doink, da bin ich mir aber nicht sicher. Aber die anderen... Oh, also ich weiß, ich habe das tatsächlich mal geguckt damals. War der Brooklyn Brawler vielleicht sogar? Der war ja immer irgendwie als Notlösung dabei. Also sagen wir mal, Doink, Brooklyn Brawler, Keine Ahnung, Jeff Jarrett, so, damit ich jetzt irgendwas gesagt habe. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, also ich habe hier auf jeden Fall die Antwort hinterlegt. Die Antwort weiß Andy, beziehungsweise die englische Wikipedia-Seite, wenn ihr nach der Survivor Series 93 sucht. Ja, okay. Ich hätte die Wrestler auch hier schreiben, aber er hatte keinen Bock, okay. Ja, also du warst. hätte auch einfach schreiben können. Also, das hinzuschreiben wäre kürzer gewesen als der Link. Aber das prüfe ich. Survivor Series 1993. So, da standen. Shawn Michaels und das Knight. Black Knight, Blue Knight, Red Knight. Also der Black Knight war Jeff Gaylord. Der heißt wirklich Gaylord. Also ich weiß aber nicht, wer das ist. Der Blue Knight war Greg Valentine. Ah, jetzt wo ich es lese, komme ich tatsächlich drauf. Und der Red Knight war Barry Horowitz. Und Barry Horowitz bist du hier? Ist Barry Horowitz. Okay. Okay. Da komme ich dann tatsächlich. Das war aber schon eine Hardcore-Frage. Wow. Also Greg Valentine hätte man drauf kommen können. Die anderen beiden habe ich noch nie Jeff was gehört. Gaylord ist wirklich, also da muss man schon Hardcore sein. Ja. Hätte auch Gaylord Focker sein können vielleicht. Also man weiß es nicht. Ja gut, okay, den Punkt habt ihr verdient. Aber solche Fragen finde ich geil. Da kommt man natürlich überhaupt nicht drauf. Aber das ist schon wirklich State of the Art. Also, puh. Ich meine, es ist unglaublich, was so alles stattgefunden hat. Ich meine, Shawn Michaels and his Knights. Also es ist, ich fand das aber damals gut. So eine bescheuerte Survivor-Series-Paarung. Shawn Michaels, er wird jetzt spektakuläre Tag-Team-Partner kriegen. Ja, der Blaue, der Rote und der Schwarze Ritter. Da wollt ihr mich verarschen. Ab da fing es dann wirklich an, mit WWF und mir schwierig zu werden, weil das dachte ich, nee, Leute, das könnt ihr nicht zur Survivor-Series packen. Ja, der nächste Punkt für die User, die holen heute auf. Ich glaube, es steht so 1-3 im Moment. 65-51 stand jetzt. DJS Blade bedankt sich. Dann geht es weiter mit Keith Flick. In welchem Jahr und von wem wurde der erste Koffer eingecashed? Oh! Okay, also den ersten Koffer hat Edge gewonnen. Wie kann man das wissen? Das war 2005, glaube ich, bei WrestleMania 21. Ja gut, dann hast du doch die Antwort. Eingecashed, genau. Aber das war, glaube ich, dann erst 2006 bei New Year's Revolution gegen John Cena. Also ich würde sagen 2006 Edge. Ja, dann machen wir das. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. First Cash in WWE. Hier. Edge. Cashes in. Jawohl, ja. Hier, New Year's Revolution 2006. Alter, ist das gut. Richtig gut. Ja, das war heftig, ja. Der erste Cash in. Das holte die Kastanien aus dem Feuer. 66-51. Also heute bin ich echt in deiner Schuld. I owe you one. Mal sehen, vielleicht ist er noch relativ am Anfang. Was haben wir hier? Mementori Morian, glaube ich, hat sich im Moment nur auf das Tag Team Match geäußert, genau. So, ja, hier. Mortimer von Piskenbrook. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Hashtag ChrisMania. Welche zwei standen im Finale des Mae Young Classic 2017? Das wird schwierig. Ah, verdammt. Obwohl ich dachte, ich hätte da wirklich ein... Asuka hat es nicht gewonnen, oder? Nee, ach Quatsch. Quatsch. Mia Yim hat mitgemacht, das glaube ich zu wissen. Hat nicht Kairi Sane auch mitgemacht? Also ich glaube, Kairi Sane hat auf jeden Fall mitgemacht, nur ob sie es gewonnen hat, das ist echt... Es geht ums Finale, glaube ich. Viele nicht unter WWE-Flagge fahrende Leute bei, glaube ich. Ja, das war eigentlich ziemlich neu für WWE. Also das war... Boah. Aber ich glaube schon, dass wir uns irgendwie an Damage Control quasi halten müssen in dem Fall. Ich bilde mir ein, dass es eine von denen war. Also Asuka, Kairi. Asuka war zu dem Zeitpunkt aber schon unter WWE-Flagge. Wann war sie bei NXT? 2000? Sie hat 15, entweder 16? 15 oder 16 hat sie ein starkes Match bei NXT TakeOver gegen Emma gehabt. Ich glaube, es war eher Anfang 16. Aber dann war sie auf jeden Fall schon unter WWE-Logo. Also müssten wir eher mit Io oder Kairi Sane agieren. Also Alter, da hat doch auch hier Alpha Female mitgemacht. Ist leider relativ früh ausgeschieden. Das erinnere ich noch. Jesse Gabbard. Ja, ich glaube, es war ein Riesenfeld. Also richtig gut. Ja, war stark. War richtig gut. Ich glaube, das war auch so mit Bianca, mit Toni Storm. Toni Storm war, glaube ich, auch dabei. Dakota war sicher auch dabei. Also das war wirklich Mia Yim, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das war heftig. Also Mia Yim erinnere ich definitiv, weil ich die bei Shimmer damals so toll fand. Auch Rhea Ripley, glaube ich, so ganz am Anfang. Lufisto bin ich mir nicht sicher, ob die vielleicht sogar auch dabei war. Also dieses, ja, aber ich, das Finale. Athena war, glaube ich, auch dabei. Also oh ja. Ember Moon. Also ich würde auf jeden Fall Kairi Sane mal einloggen. Die würde ich auch nehmen. Weil ich bilde mir sogar ein, dass sie es gewonnen hat. Deswegen würde ich die nehmen. Lass uns Ember Moon nehmen. Irgendwie habe ich sowas im Gefühl. Ja, nehmen wir Ember Moon, würde ich auch sagen. Die Antwort ist hier nicht hinterlegt. Okay, ich google mal. May Young Classic 2017. Im Finale standen Shayna Baszler und Kairi Sane. Verdammt! Nein! Shayna Baszler? Ja, Kairi Sane hat gegen Toni Storm im Halbfinale gewonnen und Shayna gegen Mercedes Martinez. Oh, shit. Ach, du meine Güte. Shayna Baszler, muss ich aber zugeben, ich wäre dann nicht in tausend Jahren draufgekommen. Nein, ich auch nicht. Für mich ist sie nämlich... Es ging zu Kairi Sane im Viertelfinale ausgeschieden. Boah, ich muss mir kurz das Feld ansehen. Das alle? Ach, Mann, das ist so blöd. Aber das ist ein cooles Feld. Das Feld ist irre, wenn du dir vorstellst, wie viele da eigentlich auch Karriere gemacht haben. Da ist auch Raquel Rodriguez, sehe ich. Ja, Rhea Ripley ist im Achtelfinale gegen Dakota Kai ausgeschieden. Heute undenkbar. Bianca Belair war in der Tat auch dabei. Bianca, Xia Li. Tessa Blanchard, genau. Candice LeRae, Sarah Logan. Tessa Blanchard. Wow. Ja, du guckst Serena quasi von oben nach unten. Ich habe von unten nach oben geguckt. Ja. Ja, genau. Jesse Gabbard ist in der ersten Runde leider ausgeschieden. Das erinnere ich noch. Aber das war ein cooles Turnier. Was für ein Turnier. Ja, das aber muss leider haben wir es halb gewusst. Also für mich ist Shayna Baszler echt, wenn ich sie in Erinnerung habe, ist es für mich NXT. Sofort NXT. Ja, das haben wir tatsächlich nicht. Wow. Und ja, schade. Ember Moon war nicht mal dabei. Also die war da schon bei NXT. Ja, das war blind von mir. Ja, okay. Also wir haben uns gut geschlagen, aber es hat nicht sein sollen. Genau. 66 zu 52. Unser Vorsprung schmilzt. Ja, er schmilzt. Das war noch leider eine Frage, wo ich zumindest ein paar Ideen hatte. Jetzt wird es wieder schwierig. Wir werden sehen. Vielleicht hat Hiroko ein paar Punkte für uns. Und zwar, welcher Move hieß früher The Tiger Fiend oder Feind? Feind? Ich sage mal Feind. Und ist heute unter einem anderen Namen weltbekannt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, auch nicht. Tiger. Wie wird denn Feind buchstabiert? Also hier wurde es geschrieben mit Fahnen F-E-I-N-T. F-E-I-N-T. So, ich will jetzt mal übersetzen, was das heißt. Das dürfen wir ja wohl. So, Feind heißt Finte. Also eine Tigerfinte. Hä? Was? Was ist denn eine Tigerfinte? Also irgendwie, weiß nicht warum, aber ich muss so, wenn ich jetzt Tiger so, da muss ich irgendwie so an den asiatischen Raum denken, irgendwie so. Irgendwie so Nakamura. Ich hätte irgendwie Klorgriff gedacht, aber ein Klorgriff ist ja keine Finte, das passt ja irgendwie auch nicht. Ja. Welcher Move hieß früher The Tiger Feint und ist heute weltbekannt? Okay. Ja, aber das ist... Das kann alles Mögliche sein. Das, ne, kann der Piledriver sein, das kann der Pedigree sein, aber das kann der Chokeslam. Aber wie wird man denn einen Tiger finden? Wie findet man denn? Heißt es, man findet einen Tiger oder man macht eine Finte, die wie ein Tiger aussieht? Da bin ich ja wieder völlig verwirrt. Ja, aber was ist, wie könnte man Finte überhaupt erklären? Eine Finte ist, wenn jemand... Eine Täuschung. Ja. Man täuscht einen Tiger vor. Arr, oder man täuscht den Tiger. Ja, gibt es Tiger's Claw? Nie. Vielleicht, ja. weil man ja irgendwie mit der Claw so eine Kralle, eine Tigers Kralle, und dann täuscht man eine Kralle vor oder so. Also das ist das Einzige, was mir so irgendwie gerade aus 50 Ecken zusammenklabüstelt einfällt. Aber gibt es Tiger's Claw? Ist es, nee. Wenn man, ja, also vielleicht ist es der Vorreiter von der Mandible Claw. Was ist Mandible? Ja, das ist auch ein Clown-Dings, ne? Genau. Das ist das von Mick Foley, ja. Ach, was also weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir irgendeine Claw oder was? Also. Ja, also ich komme, ich, keine Ahnung. Ja, aber nehmen wir eine Claw. So. Also, nehmen wir eine Claw. Ja. Es ist hinterlegt und die richtige Antwort ist der 619. Okay, gut, wäre ich nie drauf gekommen. 619. The Tiger Feint, ich schreibe mal Ray hin, Ray Mysterio. Rey Mysterio stole the 619 from Tiger Mask. Okay. Ach so, das ist der Finishing Move von Tiger Mask und der hieß wohl so, oder was? Okay. Ja, okay, gut. Wow. Leute, woher habt ihr diese Fragen? Aber das finde ich gut so. Das ist, sind wir natürlich sehr am Ende mit unserem Latein, aber der Lernfaktor ist dafür wieder groß. Der Lernfaktor ist immens, ja. 66-53, ich glaube, es steht heute 2-5 zurzeit. Ja, wir sind heute auch nicht in Topform, was das angeht. Aber es gibt ja auch, glaube ich, 50 Millionen Tiger Mass, glaube ich. Also das ist ja auch so eine Philosophie. Okay. So, hier wird über Mania gesprochen. So, hier. Link Start. Hashtag Chrismania Forever mit einem Herzchen. Ui. Bevor John Cena der WWE beitritt, bewarb er sich bei einer Kinderserie, um einen Charakter zu spielen bzw. zu synchronisieren. Welche Serie war das? Ja, Leute. Oh Mann. Das ist ja, das ja gut, ist Wrestling schwer. Im weitesten Sinne. Ja gut, er synchronisiert ja sehr viel im Moment. Kinderserie. Graf Zahl? Wohl nicht. Graf Zahl. Professor Hastig wohl auch nicht. Nee, ja, also wenn ich raten müsste, glaube ich, es wird irgendeine Kinderserie sein. Ja, wurde doch gefragt, oder nicht, dass es eine Kinderserie war. Ah ja, scheiße. Gut geraten, Chris. Also, gut geraten, Punkt für uns. Ja, sehr schön. Aber ja, Sesamstraße? Ach, wie komme ich mal auf Sesamstraße? Pokémon? Vielleicht ein Pikachu? Wohl nicht. Was ist eigentlich so typisch amerikanisch? Ja, Sesamstraße, aber das ist Sesamstraße. 50 Jahre. Ja gut, John der hat die ihre eigenen Leute. Cena kam ja zur WWE im Jahr 2002, 3, 4? Ja, so in dem Dreh, aber er war doch Bodybuilder, dachte ich. Er war Bodybuilder, ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass er sich da für sowas bewerben wollte. Ich dachte, er wollte immer irgendwie irgendwas mit Automechaniker, wenn es WWE nicht wird und fertig. Oder Rapper, keine Ahnung. Ja, aber ich habe, also dann lass uns, was ist denn also so eine Kinderserie? Also von der Sesamstraße passt kein Charakter, den ich von Cena synchronisieren lassen würde. Und andere Kinderserien kenne ich nicht. Dann, Lila Launebär ist ja nun auch eine deutsche Schrottproduktion. Auch seit 100 Jahren nicht. Boah, keine Ahnung. Popeye? Ich hätte Donald Duck gesagt, aber das ist auch keine Serie. Popeye wird ja auch seit 100 Jahren nicht produziert. Ja. Keine Ahnung. Wir können Popeye nehmen, dann nehmen wir irgendwas. Genau, das, ja, das nehmen wir auch irgendwas. Nicht sein. Aber das wird es nicht sein. Ja, nehmen wir Popeye. Die richtige Antwort. Before joining WWE, Cena auditioned for the role of Ron Stoppable in the Disney cartoon Kim Possible. Okay, das kennt sogar ich noch, Kim Possible. Kim Possible kenne ich auch. Wow, er wollte. Okay, na schau. No chance, da kann man sich auch Nein. nicht herantasten. Das ist Wahnsinn. Ganz kurz, Zwischenstand 66 zu 54. Solider HO5M hat, glaube ich, keine Frage, nein. Okay. Ich muss sagen, ich sehe nicht wirklich groß viel Licht bei uns gerade. Nee, ich auch nicht. Solider HO5 hat sowohl ein Kommentar als auch eine Frage. Und zwar: Wie oft wurde Shawn Michaels von der Pro Wrestling Illustrated zum Wrestler mit dem Match of the Year Award ausgezeichnet? Wow. Also Shawn Michaels, Also Pro drei könnte ich Wrestling. mir vorstellen. Nur? Ja, also da wo ich sie benennen könnte. Also die Ah, beiden, okay. vielleicht die beiden Undertaker-Matches und Ja, Razor vielleicht, ja. Ramon bei Also WrestleMania. Razor Ramon und die Taker-Matches würde ich auch nehmen. Dann das Match gegen Kurt Angle würde ich nehmen, irgendwie von Mania. Ja, kann man Dann vielleicht das machen. Mania-Match mit Chris Jericho. Ja, könnte man auch Und noch. vielleicht das Iron Man-Match mit Brett. Ja, wir reden ja über PWE, also die sind ja auch jetzt, sag ich mal, nicht die Referenz in Ja, Anführungszeichen. ja. Also das sind die Seth Rollins zum besten Wrestler der Welt Ja, auszeichnen, eben. oder? Und Ja. da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, lass uns sechs nehmen. Nehmen wir sechs. Ich glaube auch, vielleicht übertreiben wir sogar, aber sechs klingt Ich gut. glaube auch, es ist übertrieben, aber gucken wir mal. So, und zwar die richtige Antwort, hinterlegt von solider HO5. Wow, 11! Hui! Ja gut, da haben wir 11! daneben gegriffen. Es wäre cool, wenn er die Liste hier aufgezeichnet hätte, aber ich denke, wir werden da schon ziemlich sicher alle aufgezählt haben. Interessant. Okay. Nee, wir sehen wirklich gar kein Licht heute. Wir sehen gar kein Licht. Ressa Vlarenim hat nur eine Storyline-Frage, warum niemand Cody zur Hilfe kommt. Okay. Kam doch. Kam doch, ja. Rollins hat es ja gemacht. Auch LPL hat nur einen Kommentar. So. Dance Ordie. Quizmania-Frage. Oh Mann. WrestleMania 6. Ja, okay. Bei dieser WrestleMania gab es ein Match von Roddy Piper. Warum wurde dieses Match im Nachhinein komplett aus dem WWE Network entfernt? Achtung, Bonuspunkt für den Namen des damaligen Gegners. So, jetzt muss ich überlegen. Da Also brauche ich dich jetzt. WrestleMania 6 muss, wenn ich recht erinnere, 1990 gewesen sein. Kleinen Moment. WrestleMania 1 war 85, 2 86, 3 87, 4 88, 5 89, 6 90. Okay, soweit, so gut. 90 war Main Event Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Und ich glaube, das war das Einzige, was ich mich noch erinnern kann bei dieser WrestleMania. So, Roddy Piper war zu der Zeit irgendwie auf dem Weg zwischen Midcard und Superstar. Also er war bei den ersten Manias war er absoluter Superstar und Superheel. Und dann nachher war er irgendwo dazwischen. Hat ja bei WrestleMania 8 nochmal Intercontinental Championship Match gegen Bret Hart gehabt. So, aber was war bei 6? Also irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob er da Heel oder Face war zu der Zeit. Aber das wird nicht mehr ausgestrahlt. Also wird es entweder schwulenfeindlich sein, rassistisch oder ja, was sonst? Drogen? Also homosexuell oder rassistisch habe ich jetzt mitbekommen. Also, hast du Tonprobleme? Ja, ich habe ganz kurz nichts gehört. Ach so, ja, ich habe gegrübelt, was der Grund sein kann. Und in der Tat, nachdem ich wieder viel Unfug erzählt habe, habe ich überlegt, ob es entweder was Homosexuelles oder was Rassistisches sein könnte oder Drogen-related, Ja. Parental Advisory. Weil was entfernt WWE? Also, mein Chris Benoit ist ganz tragisch, aber wahrscheinlich wird es in der Riege schon sein. Etwas, was einfach heutzutage nicht mehr gezeigt werden kann. Zu viel Blut? Nee, das gibt's beim Network, oder? Ja, aber da hätte ich mich auch dran. Ich habe ja sämtliche WrestleManias geguckt. Und ich glaube, auch über die WrestleMania habe ich damals sogar einen Bericht geschrieben. Ich müsste eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Also entweder war es da schon rausgeschnitten sogar. Das prüfe ich gleich mal. Ich will mal ganz kurz, ich gucke nicht nach, ja. Also wir machen ja auf Treu und Glauben hier. Aber ich gucke mal in unsere Flashback-Rumle auf dem Board. Achso, die ist ja im Archiv, genau, die ist im Archiv. Und da gucke ich mal, so, ob ich WrestleMania 6 gebrochen hatte. Ja, habe ich. Habe ich. So. Ich sehe gerade, ist auch 8 Jahre her. 9. Gut, da muss man sich nicht mehr dran erinnern unbedingt. Boah. Das ist echt. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich hier zu raten müsste. Oder so. Warte mal, irgendwas mit Frau? Also nackte Haut, Belästigung, das klingt doch eher so in die Richtung, die heute nicht mehr geht. Lass uns irgendwie sowas nehmen. Sexistische Sachen oder so. Aber okay. Warte mal, es ging ja um ein Match, oder? Warte mal, oder was war das? Warum wurde dieses Match im Nachhinein komplett aus dem WWE-Network entfernt? Okay. Vielleicht mit Sherry irgendwas? Macho King? Keine Ahnung, die war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Aber Moment. Wenn man ein Match komplett streicht, also wenn es jetzt einen Moment gab, wo er sich irgendwie dämlich verhalten hat. Ja, okay, du hast recht. Weil dann könnte man das ja, weil das macht ja WWE mit Stuhlschlägen auch. Da machen sie kurz Pause und dann geht's wieder weiter. Ja, du hast recht. Das heißt, es könnte am Gegner vielleicht gelegen haben oder an der Art, wie das Match aufgezogen wurde. Wahrscheinlich. So. Also vielleicht hatte irgendjemand eine unpassende Bemalung? Vielleicht war es irgendwie eine Bemalung des Gegners? Ja. Tatanka gab es da nicht. Also Native American irgendwie Beleidigung wird es nicht gewesen sein. Ja. Mr. Fuji oder so, da gab es noch ganz andere Sachen. Da hat Paul Orndorff sogar irgendwie die Schlitzaugengeste teilweise gemacht. Aber das war viel Ach, früher. Ach du meine Güte. Ja, das war viel, viel früher. Was war? Roddy Piper ist ja nun auch wirklich kein Kind von Traurigkeit gewesen. Das kann man ja schon sagen. Ich glaube, der wird für alle möglichen Upsets zu haben gewesen sein. Also es kann ja wirklich nur rassistisch oder sexistisch oder so gewesen sein. Wer war dieser Wrestler mit der Kamala? Den gab es damals auch noch nicht. Ah, okay, verdammt. Okay. Also den gab es damals schon, aber ich glaube, der war bei WWE da kein Faktor. Okay, das hätte ich mir noch zusammenreihen können, irgendwie so auf rassistische Rick Art und Weise. Rick Root, das war der mit dem Waschbrettbauch. Waschbrettbauch, ja. Ja, Rick Root war mit dem Schnauzer, oder? Ja, Rick Root war Gold. Der war so gut. Und der ist auch, glaube ich, 91 aus der WWF rausgegangen. So, ich weiß nicht, ob er gegen Rick Root ein Match hatte. Ja, vielleicht eine Schwulenbeleidigung. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie mit Rick Root, das klingt irgendwie gut, aber. Das ist echt. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand komplett vielleicht geblutet hat und man musste das rausnehmen, aber mich würde es wundern, wenn WWE beim Network filtert. Also ich glaube, dort ist das alles zu sehen. Wir müssen irgendwas sagen jetzt. Ja. Was war das Erste, was den... Irakkrieg war 1990, aber da hatten wir Sergeant Slaughter, der war ja da eh ganz krass draus. Das hat man ja schon ausgeschlagen. Oh. Mit die ganzen Kisten. Vielleicht hing eine Flagge von irgendetwas da die ganze Zeit, weil das kann ja sein, dass man das irgendwie die ganze Zeit im Bild hatte und dass man dadurch komplett rausnehmen musste. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, gegen wen das hätte sein sollen. Ja. Also welche Flagge wäre denn auch heutzutage noch schlimm? Ich meine, mir fällt eine ein, aber ich glaube kaum, dass die präsentiert wurde. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also die Sowjetunion gab es da, aber die hat man ja immer ausgeschlachtet. Also das das hat man mega ausgeschlachtet. So, und der Irakkrieg, der war, glaube ich, auch nicht 90, sondern 91. Ich glaube, ich habe mich da im Jahr vertan, der Golfkrieg. Das war, glaube ich, tatsächlich erst später. Ich bin mir aber auch da wieder überhaupt nicht sicher. Aber ich meine, den Irakkrieg hat Sergeant Slaughter 1991, da hat er auch den Titel vom Ultimate Warrior beim Royal Rumble gewonnen. Und dann hat Hulk Hogan 91 den Titel zurückgeholt. Und da hat man den Irakkrieg auch. Oh, ich habe null Ahnung. Und das ist ja auch alles noch zu sehen. Also, ich meine, da hat der Ultimate Warrior die Irak-Flagge, hat er dem Sergeant Slaughter in den Mund gestopft und so. Und da hat man ja wirklich alle möglichen Sachen gemacht. Und das hat man ja auch alles nicht rausgenommen. Also. Wow, okay, wenn man das nicht rausnimmt, dann. Oder ein Intergender-Match, wo eine Frau geschlagen hat. Ich habe null Ahnung, ey. Null. Lass uns Sexismus sagen irgendwie, okay, so, damit wir irgendwie jetzt irgendwas haben. So, ich gehe jetzt mal auf meinen eigenen Flashback, den ich mal geschrieben habe. Okay, so, ich habe die Antwort hier, aber ich warte noch. WrestleMania 6 war es, ne? So, jetzt will ich mal kurz gucken, was war denn da mit Roddy Piper? Jetzt mache ich mich ja selbst neugierig. Habe ich da irgendwie das Match besprochen? So, Bad News Brown. Roddy Piper hat gegen Bad News Brown gekämpft. Okay, erzähl mal. Bad News Brown war ein dunkelhäutiger Wrestler. Oh je, okay, dann. Ja, die Antwort. Roddy Piper malte seine Körperhälfte komplett schwarz an. Das hatte einen rassistischen Beigeschmack. Ja, ich erinnere mich. Verdammt, du hast es sogar erwähnt in deinem. Ja, Tipps. Rassistisch. Ja, gut, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Was habe ich dazu geschrieben? Piper zeigte sich von Harvey Dent inspiriert und wies mit einer schwarz bemalten, einer normalen Hautfarbe gehaltenen Gesichts- und Körperhälfte darauf hin, dass zwei Persönlichkeiten in seinem Körper. Oh Gott, wie schlecht. Ja, okay, gut. Ich habe das damals tatsächlich auch nicht. Oh Gott, vergiss es. Gut. Das kannst du eigentlich nicht bringen heute, sowas. Das geht. Ich sehe gerade die Bilder, das sieht ja auch richtig bescheuert aus. Ja, total bescheuert. Total bescheuert. Das ist unglaublich. Ja, gut. Punkt für die User bringt uns auf 66 zu 56. Das nächste weiß ich auch nicht. Aurea Nana, wie oft hielt Wahoo McDaniel? Kenn ich nicht. Den NWA United States Heavyweight Championship. Okay, viermal. Okay, perfekt. Dann nehmen wir vier und die richtige Antwort. Nein, es ist fünf. Dachte, er hätte nur viermal gewonnen. Letztes Mal der fünfte wohl durchgerutscht. Mist. Ach Mensch, okay. Was sind denn das für Fragen dieses das Mal? Ist wirklich, die das glauben ist wirklich echt, heftig. Wir sind hier Experten. Leute, das sind wir nicht. Die Leute, Shitsu Iwajima, wer war der Manager vom Midnight Express? Okay. Midnight Express. Boah, Leute. Ich meine, das ist. Moment. Ich kenne den Film, aber. Blessy? Keine Ahnung. Mir fällt mir jetzt nichts ein. Blessy würde ich nehmen. Blessy? Ja. Okay. Aber ich habe nur, weil das könnte irgendwie passen. Weil mir fällt da auch nichts, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt irgendwie. Was würdest du nehmen? Wie hieß der Mikrofonmann nochmal? Jimmy Hart, aber. Ah, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Okay. Dann bleiben wir bei deinem Tipp, weil mir fällt nichts ein. Okay, hau raus. Die richtige. Ah, nein, Jim Cornette, ja. Ach nee, da hätte man aber auch drauf kommen können. Auf Jim Cornette kam, ja. Aber wenn einem nichts einfällt, ist bei Managern Jim Cornette immer ganz gut. Jim Cornette, Mr. Fuji oder Jimmy Hart, das sind so immer die immer gehen. Ja, das ist einer von denen, wo ich mich ärgere. Bei den anderen hatte ich keine Ahnung. Ja, das war unser Fehler. Ja. San Severo, Hashtag ChrisMania. Und zwar, wer war 2020 der Superstar of the Year bei der WWE in ihren eigenen, hauseigenen Slammy Awards? Wann werden die Slammys vergeben? Anfang des Jahres? Wenn also sie früher war es Früher war es, glaube ich, immer zur Weihnachtszeit, aber das hat sich, glaube ich, mit der Zeit verändert. Das war immer random. Ja, das kommt nämlich drauf an, ne? Weil 2020 wurde ja dominiert von Drew. Genau, die Pandemie-Ära hat er ziemlich geprägt mit. Genau. Er hat den Bobby Rumble Lashley gewonnen, er hat bei Mania gewonnen, hat lange verteidigt den Titel. Also 20 könnte es sein. Reigns kam ja gegen Ende des Jahres zurück. Genau, Reigns ist es, glaube ich, nicht. Und hat dann ja seine Tribal Chief-Ära begonnen. Aber die Frage ist ja, wann werden sie vergeben? Zielen wir also eher auf das Jahr 1919 ab oder auf das abgelaufene Jahr 2020? Könnte, wenn es 19 ist, kann es nämlich auch locker Becky Lynch sein. Ja, Becky, hat sie nicht auch den Rumble gewonnen? Oder? Becky hat auf jeden Fall bei WrestleMania den Main Event gewonnen gegen Ronda. Also bei 2019 jetzt, meine ich. Ne? Da, genau, das war ja New York. Deswegen, ich weiß nicht, wann die Breakouts da, oder was war das, worum es geht? Superstar of the Year. Ich würde irgendwie Becky nehmen vom Gefühl. Weil ich glaube, die Slammys werden immer eher früh am Jahr vergeben. Boah, vielleicht auch erst ganz spät. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Becky oder Drew ist, ich finde beides unglaublich logisch, weil das war ein dominantes Jahr. Mein Drew hat wirklich irre dominiert in dem Jahr. Er hat ja auch Orton mehrmals besiegt. Dann, warte mal, ich weiß nicht, ob Drew einen Slammy gewinnt. Ah, vielleicht schon. Also sagen wir mal, die Slammys werden am Ende des Jahres. Dann sagen wir Drew. Dann nehmen wir Drew McIntyre? Dann müssen wir Drew nehmen, ja. Okay. Drew ist eingeloggt. Die Antwort ist Gott sei Dank hinterlassen. Die richtige Antwort ist jawohl, Drew McIntyre. Na, boah. Ein Ehrentreffer. Boah. Ich habe jetzt echt irgendwie gedacht, es wird Becky sein. Ja, dann hätten wir dann, ja. Aber gut, dass du das mit dem Slammy wusstest, dass das eher später stattfindet. Ich meine, früher war das so. Ich glaube, die werden mittlerweile gar nicht in den Schoß. Nee, aber sie sollen wieder zurückkommen. Und das wurde auch im Rahmen der Mania-Geschichte angedeutet, dass vielleicht, also dann müssten sie, entweder kommen sie jetzt bald oder sie werden nur angekündigt, weil sie am Ende des Jahres wiederkommen. Das habe ich nicht so richtig rausgekriegt. Muss man mal abwarten. So, weiter geht's. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der Hälfte. Hurra, wir haben was gewusst. Genau, übrigens Zwischenstand 67 zu 58. Okay, wir sind noch knapp vorne, aber ich schmilze. Wir sind noch knapp vorne. Mal sehen, ob Sandstone uns helfen kann. Und zwar folgende Frage. Wer verkaufte letztes Jahr am zweitmeisten seinen Merch? Platz 1 war Cody Rhodes. Ich fände es cool, wenn es weitergehen würde als Summer of Chris Quiz. Wollen wir machen. Zum Summer Slam werden wir. Ja, das klingt gar nicht so schlecht. Staffel 3. Gut, CM Punk war da noch nicht da, sonst hätte ich sofort CM Punk gesagt. Welches Jahr vergangen? Letztes Jahr, also 2023. Ja gut, wer war gesagt? Irgendwer von der Bloodline. Roman. Aber war Roman eher noch? Ja, aber Roman hat auch viel verkauft. LA Knight? Der hat auch eine Zeit lang Bomben LA verkauft. LA Knight. Oh, LA Knight ist ein guter. Ja, also Merchandise hat er lange und viel gut verkauft. Und wenn ich jetzt Money in the Bank überlege, das war ja im Juni 23. Da war er ja over as hell. Und da war ja, glaube ich, hier Stefan war doch da und er meinte, er hat kaum was LA Knight Merchandise-mäßig gekriegt. Genau, ja. Dann lass uns LA Knight doch nehmen. LA Knight ist, glaube ich, das ist ein guter, ja. Oder haben wir bei den Mädels noch irgendeinen Star, der die 23 dominiert hat? Bianca hat glaube ich, nie viel verkauft. Ich glaube, bei den Mädels ist immer so, keine Ahnung, das Merch so. Also Becky hatte mal, glaube ich, eine richtig gute Zeit ist mit durch. Die Zeit ist auch durch, glaube ich. Aber das war nicht letztes Jahr, nee. Nee, lass uns LA Knight nehmen. LA Knight, viel mehr fällt uns, glaube ich, nicht ein. Oder John Cena. Ja, Cena, Knight oder Roman. Das sind so die drei, wo wir uns entscheiden müssen. Nee, LA Knight irgendwie. Ja, ich spüre das, ja. Ich glaube auch. So, LA Knight, hinterlegte Antwort haben wir, jawohl. Oh, what? Stone Cold Steve Austin. Was? Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich hätte gedacht, vorletztes Jahr bei Mania 38. Heftig. In der Tat, dass der noch so viel verkloppt. Da sieht man mal, was, wenn du mal jemanden so krass aufbaust und wenn einmal so ein Vers sitzt, Es ist wahrscheinlich dieses 316-Shirt. Ja, ich glaube auch, dass halb Texas entweder Trump oder Austin-Shirts kauft. Also von daher passt das vielleicht. Ja, Wahnsinn. Was für eine Cash-Cow. Es ist ja nicht normal. Ja, mega. So, weiter geht's. Und zwar Raziel. Oh, das weiß ich nicht. Wie heißt die österreichische Wrestlerin in Stardom? Eventuell weiß es Chris. Nee, Chris weiß es leider nicht. Also wenn du es nicht weißt, weiß ich es auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich bin gerade gar nicht drin in Stardom. Die österreichische... Puh. Nee. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir, was ist ein österreichischer Name? Sieglinde Stardust. Keine Ahnung. Nehmen wir Sissi. Sissi finde ich gut. Die geht immer. Sissi ist eingeloggt und die richtige Antwort ist Tekla. Wie bitte? Tekla. Alter. Also bitte, wenn es geht, WWE-related, da sind wir schon schlecht genug. Aber außerhalb WWE wird es bei uns kritisch. Wow. Was für, also heute gehen wir unter 60, also 67 zu 60. We're going down, aber... Oh Mann, ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele. Okay, weiter geht's. Rafael Di Ruvo. Wer war der erste Ringrichter in der WWE Hall of Fame? Also das ist, Leute... Also ich würde sagen Dave oder Earl Hebner. Jetzt hat der an die habe ich gar nicht gedacht. Weil mir keiner einfällt. Aber hat die WWE den Earl irgendwie acknowledged? Ja, ich glaube, also einen von beiden hat sie, glaube ich, safe acknowledged. Dave oder Earl. Also wenn ich rate, Earl ist der Ältere, oder? Ich habe keine Ahnung. Die sehen sich doch beide so ähnlich auch noch. Ja, die sehen sich brutal ähnlich irgendwie. Und ich sehe sie sogar vor mir beide, es ist witzig. Ich würde Earl Hebner sagen. Ja, ich würde auch Earl Hebner sagen. Vielleicht haben wir da sogar was. Mehr wissen wir ja nicht. So, Earl Hebner ist eingeloggt und die richtige Antwort ist Tim White. Noch nie gehört. Tim White. Nee. Ah, okay. Ja, jetzt wo ich ihn sehe. Er ist leider gestorben vor 2 Jahren. Okay. Nee, kenne ich nicht. Mann, okay. Heute kriegen wir es aber wirklich übel. Also, 67 zu 61. weiter geht's. Also zwei Fragen zwar, machen wir noch, sonst kriege ich noch Depressionen hier. Also. Ja, okay. Die vorletzte Frage. Welcher Gegner war Tatankas letzter in der World Wrestling Federation? Hätte es nicht fragen können, wer seine Siegesserie gestoppt hat. Das habe ich jetzt gerade nachgeguckt letztens, zufällig. Das wäre Ludwig Borger gewesen. Aber wer war sein letzter Gegner? Der letzte Gegner von Tatanka. Also er ist ja unter dem WWE-Banner schon auch aufgetreten, aber... Das war er nicht sogar noch in der Andre the Giant Battle Royale nochmal? Ja, irgendwie? Ich glaube auch, ja. Aber das war der Battle Royale. Es wird hier explizit, glaube ich, auch die World Wrestling Federation. Also er hat WWF hingeschrieben. Okay. War der Tanker ein Main Eventer eigentlich? Er war eine Zeit lang hoch gepusht. Nachher war er Mid-Kader. Er war also eine Zeit lang war er Upper-Kader, nachher eher Mid-Kader. Boah. Keine Ahnung. Shawn Michaels? Ich habe keine Ahnung. Shawn Michaels, ja. Nee, wirklich null. Ne? Also ich greife nach einem Strohhalm. Okay, ich würd das einfach einloggen. Ja, machen wir. Wir wissen ja wirklich nur gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, welches Jahr, ehrlich gesagt. Ja, eben. Also. Shawn Michaels eingeloggt, richtig ist sein letztes gegen Bret Hart. Nein, das hätte ich als zweites gesagt. Nein. Ja, im Zweifelsfall kann man immer Bret Hart sagen. Wann war das? Steht das da? Nee, ne? 1996. Echt? Alter, das war ja... Ich dachte, es wäre später gewesen. Okay. Wow. Oh boy. Okay. 67 zu 62. Ich glaube, wir hatten einen 15-Punkte-Vorsprung. Ja. So, letzte Frage und ich befürchte, das wird auch eher schwierig. Nee, wir machen so lange, bis wir eine wissen. Also wir können ja nicht hier... Also, das geht perfekt. Ja. Also, jeder wird drankommen. Ja. Okay, und zwar Cantuccini. Wie viele Free Agents laut WWE Homepage gibt es momentan? Zahlen reichen, Lesnar wird mit inbegriffen. Also. Gut, glaube, also. Ich glaube, dass Corbin auch als Free Agent zählt. Okay. Aber ist er nicht bei NXT unter Vertrag? Ja. Er ist ja zurzeit NXT Tag Team Champion. Aber ich meine, er ist Free Agent. Okay, alright. Er kann auch das im Main Roster jederzeit. Also es war zumindest der letzte Stand, glaube ich. Das heißt, wir haben Lesnar und Corbin mal, sind zwei. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten gibt. Was mit John? Was mit Rock? Oh, Cena. Also Cena muss doch ein Free Agent sein. Der ist keinem, der ist sicher keinem Dings. Ja, ich weiß nicht, ob er überhaupt gelistet ist. Das weiß ich gar nicht. Oh, das ist aber auch so schwer, Leute. Das können ja auch viele sein. Das kann der Undertaker auch sein. Ja, eben. Und also Cena hat ja seine Karriere nicht beendet offiziell. Okay, ja, dann machen wir es so, die, ja, aber das ist halt auch, was heißt Retirement? Ja. Also, das ist auch schwer. Das also Brock und Corbin, schwer. Da bin ich mir fast sicher. Ja, das sind mal zwei, ja. Er hat gesagt, Zahlen reichen, wir müssen sie nicht aufzählen, aber ich glaube, es ist leichter für uns. Lass uns John noch mit dazu packen. Drei. Genau, haben wir drei. War noch irgendein Bekannter? Was ist so mit Leuten wie Logan Paul zum Beispiel? Ist der irgendwie einem Brand zugewiesen? Ich glaube, Logan Paul ist SmackDown zugewiesen. Aber ich weiß es auch wirklich nicht genau. Ich glaube, es waren tatsächlich nur drei oder vier. Also, aber vielleicht verwechsel ich ja irgendwie auch ein älteres. Lass uns mal drei nehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das waren echt nicht viele. Vielleicht sogar nur zwei, aber lass mal drei sagen. Nehmen wir die drei. So. Cantuccini hat die Antwort hinterlegt. Okay. Also, er hat folgende aufgezählt: Brock Lesnar. Ja. Jade Cargill. Okay. Logan Paul. Okay. MVP. Omos. Okay. Von Wagner und Xion Quinn. Also, um ehrlich zu sein, das ist ja wirklich unglaublich schwer. Vor allem Cargill ist doch SmackDown. Ja, jetzt seit neuestem. Aber okay, ja, das war vor 6 Tagen, ja, für die Frage, ja, okay. Boah, das ist echt verdammt schwer, aber ja, aber haben stopp. Wir verloren. Ist Jade Cargill nicht schon davor bei SmackDown gewesen oder ist sie letzte Woche, letzten Freitag erst zu SmackDown offiziell? Ja, das war ihr offiziell erster Auftritt. Ja. Ich glaube, unterschrieben hat sie davor ja, schon, okay. Aber ich denke, das wird schon stimmen. Also Cantuccini wird das sicher recherchiert haben. Ansonsten bitte nochmal Überprüfung an Cantuccini, ja. Ob er mit Jade Cargill. Wir hätten es ja trotzdem nicht gewusst. Nee, wir waren weit weg. Es sind 7. Ja, nee, da waren wir weit weg. Okay. So, 67 zu 63. Mutsuara, wer ist der aktuell am längsten aktivste Referee? Wie heißt der Mann, der aussieht wie Ric Flair? Ich weiß, wen du meinst. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Oh Mann, das ist so fies jetzt. Wie heißt der? Den hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Zusammenhang. Boah, ich kenne irgendwie keine Ringrichternamen, merke ich gerade. Außer Hebner. Wer kennt denn Ringrichternamen? Also ich kenne auch keinen. Boah, Leute. Wow, nee, wie kommen die? Nee, also da habe ich nicht mal, ich könnte, keine Ahnung, Hans Fridolin, ich könnte jetzt irgendeinen Namen sagen, ja, aber ich habe null Ahnung. Wie heißt der Mann, wenn wir den, darf man das, nee, sagen wir nicht, schauen, wie der heißt. Ich glaube, die unterschätzen uns, die überschätzen uns alle. Die überschätzen uns, ja. Keine Ahnung, ist hinterlegt, keine Ahnung. Ja, es ist hinterlegt, ja. Ich sag irgendeinen. Wir kennen ja gar keine aktuellen WWE-Referees. Der Ric Flair-Imposter. Ja, genau, wir nennen ihn Ric Flair-Referee. Ric Flair-Referee. Die Antwort ist Rod Zapata und Chad Patton. Ich glaube, Chad Patton ist vielleicht sogar der Ric Flair-Referee. Chad Patton. Nein, nicht mal, wow. Das ist ja unglaublich. Ah ja, Mike Chioda gibt es auch noch, aber da gibt es nicht mehr Rod Zapata. Oje, oje, komm, wegschenken. Wir haben da, also, Referees können wir gleich wegschenken. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja, das, aber der Ric Flair-Dude hat eh nicht gestimmt. Okay. Oh, doppelt falsch. So, Moment. Perfekt, ja, hier. Ja, tut mir leid, Leute, aber die Frage ist gerade leider durchgefallen, weil ich die Antwort sehe, weil wenn man sie aufmacht, um die Frage zu sehen, sehe ich auch die Antwort. Was war denn die Frage? Pasi Hasi, tut mir sehr, sehr leid. Aber stopp, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Vielleicht, okay. Ich sie, wenn ja, ich sie nicht weiß, dann müssen wir sie als unqualifiziert. Okay. auf jeden Fall, Pasi Hasi freut sich jeden Donnerstag auf den Podcast und ist schon traurig, dass Quizmania zu Ende geht. Er oder sie schreit manchmal fast die Box an, wenn man die Antwort weiß. Ja, heute meine hätte Frage. Man das gebraucht. Heute hätte man das gebraucht, ja. Und zwar folgendes. Wie heißen die originalen Mitglieder der Fabulous Freebirds? Für jeden der drei ursprünglichen gibt es einen Punkt. Für jeden, den ihr nicht wisst, geht der an die Userschaft. Gut, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass die Freebirds bei der Iron Claw, bei dem Dings Claw, über die Van Erics da waren. Iron Claw, glaube ich, war das nicht der Name? Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht, mal das weiß ich. Ich glaube, es war Iron Claw in der Tat. Ja, die Iron Claw, ja. Also ich habe sie vor mir. Vokuhila Blond. Wenn ich nur wüsste, wie er heißt. Nee, komm, schenken wir. Ich weiß es nicht. Sag mal, das muss man eigentlich wissen. Aber ich weiß es wirklich. Sie lies mal vor. Einen, glaube ich, hätte ich gewusst. Michael P.S. Hayes. Terry Gordy und Buddy Roberts. Ja, Hayes, genau. Das ja, ist Hayes der hätte man. Vokuhila Blond, genau. Genau. Also Michael purely die gleiche Frisur, sexy. Ja. Ich glaube, 3 Punkte für die User. Uff, ja, dann mal los. So, Gleichstand. So, 67. Eine Frage machen wir noch, sonst gebe ich. Also das ist jetzt wirklich die letzte, weil entweder gehen wir mit einem Punkt noch in Führung raus oder wir haben heute die Führung völlig verspielt. Und das ist wirklich heftig. So. Oje, oje, oje. So. Ah, das ist zu viel Text im Moment. So, hier. Alt, weiß, männlich, schuldig. Das Quiz hat sich überlebt. Alle Fragen wurden gestellt. Jetzt gibt es Fragen über den Referee im 4. Match an der Horse Show im Jahr 1954. Er bringt es auf den Punkt. Die letzte Staffel habe ich noch gerne gehört, aber hier ist die Luft raus. So, Clemens Spiegeler. Und zwar, wen besiegt Austin beim World Wrestling Federation King of the Ring 1996. Das ist doch mal eine Frage, über die man philosophieren kann. Ich glaube, Austin hat 96 das King of the Ring gewonnen, genau. Gegen wen? Vielleicht gegen Tatanka. Nee, ohne Scheiß, vielleicht wirklich. Vielleicht war es da gerade, ja. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Wann war nochmal Austin 316 die Geburt? Ob es da schon die. Nee, das war später, das war viel später. 97 okay. Hat er ja gegen Bret Hart verloren. Und da war noch nichts mit Austin 316, glaube ich. Wow. Oh. 96. Also ich würde. In diesem Zeitraum nehme ich immer so Bret Hart mal. Aber ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Also es kann sein, aber vielleicht war das auch der Grund, warum er dann bei WrestleMania 97 da ihn blutig geschlagen hatte und im Sharpshooter vernichtet hat. Also Bret Hart ist natürlich immer ein Faktor zu der Zeit. Michaels? Ja, auch. Man hat ja den Rumble 95-96 gewonnen, also ist er da natürlich auch immer ein Faktor. Aber ich weiß ja, wo er im King of the Ring war. Ich glaube, das war ein anderer. Das war einer, den man nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, ich habe da schon mal irgendwie diesen Turnierbaum gesehen und war überrascht, wer da war. War das vielleicht sogar ein Tag-Team-Member, das bis ins Finale? IRS? Wie komme ich denn auf IRS? Aber ich glaube, das passt. Nee, das war eher 94, glaube ich. Oder 96, hat er auch nochmal einen Run gehabt? Boah, nee, schwierig. Irgendwie IRS, aber ich glaube, das ist trotzdem falsch. Boah, es ist wirklich 96. Alter, Tatanka nicht. Tatanka nicht. Ja, Tatanka glaube ich auch nicht irgendwie. Es ist. Weiß nicht, wieso ich auf IRS komme. Und es ist bestimmt auch nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, Chris. Ja, ich meine, wir können sie einloggen. Ja, log mal ein. Also, okay. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wer. Oder irgendein No-Namer. Also, boah, lass mal auflösen. Okay, so. Clemens Spiegel hat die Antwort hinterlegt. Und die Antwort ist: Oh, Jake the Snake, ja. Mist! Ja, das kann man auch wissen. Ja. Jake the Snake Roberts. Ja. Boah, wow, aber was der für war eine... da eigentlich schon nicht mehr so eine große Nummer. Der war ja vorher schon bei WCW wieder, ist dann zurückgekommen. Also, ich will mal gucken, IRS, wann war der denn im Finale? Irgendwann war der, hat der auch mal eine richtige Rolle gespielt beim King of the Ring. Das will ich jetzt wissen. IRS. So, dann sind wir auch fertig für heute. Wir haben unsere Führung elegant eingebüßt. Irvin R. Meister. Nö, gibt's gar nicht bei WWE. Ach so, weil er auch sich verschrieben hat. Ja, Michael wow, Tunder. Also, so. Es wären noch so viele Fragen, es ist unglaublich. Ja, aber die können wir nächstes Mal noch versagen, würde ich sagen. Ich werde das auf jeden Fall hier mal markieren. Ja, okay, super. Super gemacht habe ich das. Wow. Der war 1996 gar nicht mehr in der WWF. Also ich bin so blöd, dass das tut schon fast weh, was ich da gemacht habe. Ja, warte mal. Nee, super. Er hat 1995 in einem King of the Ring Qualifying Match verloren. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich lag voll daneben. Ich habe echt, also, aber gut, Bret hat es hier auch nicht gestehen. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Die User haben uns überholt. Wir haben heute also sowas von haushoch verloren, dass wir uns schämen müssen. Ja, das war wirklich nichts. Wir haben sogar, das Schlimme ist, wir haben nur noch das Beste rausgeholt, muss man sagen. Wir hatten nicht mal den Hauch einer Chance. Wir hatten wirklich, also das waren heute heftige Fragen, muss ich sagen. Heftige, so Referees, also der privilegierte weiße Mann hat schon recht. Ja, wir sind jetzt bei Fragen, wo der Ringrichter aus der Hausshow 54. Wo wirklich nur noch die Stars mitreden können. Und das sind wir nicht. Und ich würde sagen, wir holen uns dann unsere verdiente Niederlage nächstes Mal ab, bei der Besprechung von Tag 2. Wir wissen noch nicht, wann wir sie bringen werden. Entweder kommt sie Dienstag oder sie kommt Donnerstag. Und da müssen wir uns erstmal erholen. Wir sind ja wirklich hier beaten like a dog. Ja, da haben sie uns wirklich mit einem Gürtel verprügelt. Ja, also Mama Rhodes kann froh sein, dass wir nicht ihre Söhne sind. Sonst wird sie sich jetzt auch schämen. Cody kann es ja noch wieder gut machen. Wir vielleicht auch bei Nacht 2. Ja, Chris, ich denke, wir machen Deckel drauf für heute. Ja, ich würde auch sagen, ich habe das jetzt markiert und wir werden das auf jeden Fall zu Ende machen. Ich muss sagen, das ging schnell heute. Also da sieht man mal, 15 Punkte sind schnell aufholbar. Ja, zumindest für die User. Wir können sie schnell verspielen, das kostet uns ein Lächeln. Alles klar, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch alsbald. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Ja, bis zu Tag 2. Tschüss. Ciao.